King of glory, enter in. King of glory, enter in. Just begin to sing your own song to the Lord now. Sing einfach dein eigenes Lied zum Herrn. King of glory, enter in. König der Herrlichkeit. We worship you again. Wir beten dich an. King of glory. König der Herrlichkeit. We welcome you. Wir heißen dich willkommen. Jesus, we worship you. Jesus, wir beten dich an. Welcome you in this room. Wir heißen dich in diesem Raum willkommen, während wir dich anbeten. Erhebt eure Stimme und fangt an, in neuen Liedern zu singen. Spiritual songs. Sing it in German, in English, in tongues. Singt in Zungen. Uramania Ramanona Mananashikai. Uramania. Increase your glory to greater glory. Größere Herrlichkeit. Let it spread, let it grow. Lass es wachsen. Where it stops, nobody knows. Keiner weiß, wo es aufhört. I can hear the angels sing. Ich kann hören, wie die Engel singen. I can hear the heavenly choir. Ich höre den himmlischen Chor. Millions and millions of angels singing. Millionen von Engeln, die singen. Holy, holy, holy. Heilig, heilig, heilig. In his glory. In seiner Herrlichkeit. Holy. Seine Herrlichkeit. Shakings and quakings. Erschütterung at the throne. Vor dem Thron. Sounds and voices. Klänge und Stimmen. And multi-millions singing. The elders bow down, they lay down their crowns. Sie legen ihre Kronen nieder. With eyes all around. Die lebendigen Kreaturen mit den Augen überall. And the sea like crystal. Der Kristallsee. We worship you. Die Anbeter. Be enthroned in our praises. We worship you. Wir beten dich an, Herr. In our praises. Preisen dich. We worship you. Heaven touching earth. Der Himmel berührt die Heaven Erde. Touching earth. Der Himmel berührt die Erde. All we want is you. We want to see your face. Wir sehen dein Angesicht. Know your ways. Give glory and rim. To Stuttgart, to Deutschland. In Stuttgart, Deutschland. Glory and rim. Change die, the land. Die Herrlichkeit kommt. Shifting the atmosphere. Es verwandelt die Atmosphäre. Changing everything everywhere. Es verändert alles und überall. Let it shift the nation, oh God. Es transformiert die Nation. Shift the atmosphere. Es verwandelt die Atmosphäre. Shift the economy. Es verwandelt die Wirtschaft. Shift the nation, oh God. Es verwandelt die Nation. Lift the heaviness off the people. Es hebt die Schwere von den Leuten. Let there be joy and dancing in the streets. Dass sie freudvoll in den Straßen tanzen. Oh, King of Glory, just stay in that realm. Bleibt in diesem Raum. I have just a couple words of knowledge. Ich habe ein paar Worte der Erkenntnis. But stay in that realm of worship. Aber bleib in diesem Raum des Lobpreises. Sing einfach dein eigenes Lied. Because when you do that, weil wenn du das tust, it keeps the glory moving. Dann bringt es die Herrlichkeit in Bewegung. The glory is here. Die Herrlichkeit ist hier. But you want it not just here, but moving. Aber sie wollen nicht nur hier sein, sie will sich bewegen. So Psalms and hymns, also Psalmen und Lieder, we just did it. Wie wir es gerade but getan the third haben. Level is, and spiritual songs. Und das dritte, die dritte Ebene ist geistliche Lieder. That's when you begin to sing a song in the spirit by yourself. Das ist, wenn du ein Lied im Geist aus dir heraus singst. Und dann passiert Durchbruch in, your own life, in deinem Leben, in, the area, in, the church. In der Gemeinde. King David would sing a song. Wenn wir diese Lieder singen. And kill a lion and then a bear and then Goliath. Oh, sorry. He killed the lion and the bear. Dann ist der Löwe, ist das wie der Löwe und der Bär. And then Goliath. Und dann kommt Goliath. So, manina, mania, manana, I've got the victory. Ich habe den Sieg. Jesus has set me free. Jesus hat mich freigesetzt. He's released my healing. Er ist mein König. Just declare and sing the victory. Erklär den Sieg von Jesus. All meine Familie. All my family shall be saved. Meine ganze Familie soll errettet werden. All my debts shall be paid. All meine Schulden sollen bezahlt werden. Ooh, glory, glory, glory. Glory, glory, glory. Herrlichkeit, Herrlichkeit, waves, Herrlichkeit. Waves and waves. Waves of glory in this place. Waves of glory in this place. Who's getting stronger in here? It's getting heavier and thicker. Es wird schwerer. Taste and see, the Lord is good. Es schmeckt und seht, der Herr ist gut. And as you're worshiping, check your body. Many of you are being healed. Wenn wir so anbeten, prüft einfach euren Körper. Manche werden jetzt schon geheilt. I saw someone's wrist being healed. Ich habe gesehen, wie jemanden hier bei der Hand, das Armgelenk, wie das geheilt wurde. There's another shoulder being healed. Da wurde eine Schulter, die geheilt wurde. Some of you can't even raise your hand to praise the Lord. Du kannst nicht mal deine Hände heben, um den Herrn anzubeten. Not try. God's healing. Und dann versuch's jetzt einfach. Arthritis, weil es ist geheilt. Arthritis is being healed. Arthritis wird geheilt. I saw a woman with a hip problem being healed. Und ich habe eine Frau gesehen, die hatte in der Hüfte ein Problem und die wird geheilt. Ears are opening up. Die Ohren öffnen sich. Ringing in the ears. Wenn du so ein Dröhnen im Ohr hast, das deaf or partial deaf. Oder wenn du taub bist oder zum Teil taub, open up. Dann öffnet sich das jetzt auch. Eardrum be recreated. Und dein Ohr soll neu erschaffen werden. Like this. So machst du einen Block. I saw a throat is being healed. Ich habe gesehen, wie so der Rachen geheilt wurde von jemandem. Cords. Und die auch die Stimmbänder. Voice be restored in Jesus' name. Und wie dir die Stimme wiederhergestellt wurde. Tumors, cysts, ich habe Tumore und Zysten cancers, gesehen. Krebse. Die in Jesus' name. Wie sie absterben in Jesu Namen. Asthma is being healed. Asthma wird geheilt. Shortness of breath. Also wenn du so kurzen Atem hast, just start to breathe. Do something you couldn't do before. Dann versuche einfach etwas zu tun, was vorher nicht ging. I mean, don't do a backflip, but you mean normal things you couldn't do before. Aber jetzt nicht irgendwie Rückwärtssalto oder sowas, sondern normale Dinge. Amen. I saw if you have a very big nose. Ich habe gemerkt, du hast eine sehr große Nase. There's nothing I can do for you. Aber da kann ich nichts für dich tun. That's not a sickness. Das ist keine Krankheit. It's just the way God made you. Das ist einfach so, wie hat Gott dich geschaffen. Wonderfully made. Du bist wunderschön und wunderbar geschaffen. Eyes are being healed right now. Augen werden jetzt geheilt. Cataracts. Cataracts. Spots. Spots. Wenn du so Punkte auf den Augen siehst. Something blocking your eyesight. Was deine Augen blockiert. It goes in Jesus' name. Dann geht es jetzt in Jesu Namen. Maybe you can't read, nearsighted or farsighted. Vielleicht kannst du nicht lesen, dann wird sich deine Sicht da verbessern. Gott heilt deine Augen jetzt. Start to check your body, check your eyes. Prüf einfach deinen Körper, prüf deine Augen. If it's one eye, plug up the good eye and see if the other eye is better. Wenn es nur bei einem Auge ist, dann halt das gute Auge zu und teste. Wenn es nur ein Ohr ist, dann halte das gute Ohr zu. Someone over here, your knees are being healed. Und bei jemandem hier werden die Knie geheilt. It's bone to bone. There's no cartilage. Und da ist es Knochen an Knochen, das ist kein Knorpel mehr. In Jesus' name. Und in Jesu Namen. I see cartilage growing right now. Das sehe ich, dass diese Knochensubstanz zurückwächst jetzt. Oh, there's another person. You can't stand on your toes. Und da gibt's noch jemanden, du kannst nicht auf den Zehen stehen. Your feet are like stiff. Deine Füße sind wie steif. Something with your feet, God's healing over here. Und das in deinen Füßen, das wird jetzt geheilt. But if it's over here, take it too. You know. Und wenn's da drüben ist, dann kannst du es auch nehmen. Feet be healed right now. In Jesu Namen, sei geheilt. Pain go. Jesus' name. Dass der Schmerz verschwindet. Even flat feet, arches begin to form. Auch Blattfüße verschwinden. Even IQ can go up tonight. Auch der IQ kann gesteigert werden heute Abend. God can give a higher IQ. Now you remember where you left your keys. You say, oh, now I know where I left my wallet. You remember that. Erinnerst du dich auf einmal, wo du deine Schlüssel und dein Geldbeutel gelassen hast? Being healed in Jesus' name. Gedächtnisverlust wird geheilt in Jesu Namen. You remember your name now. Jetzt weißt du wieder, wie du heißt. You don't just use the excuse, no longer I who live, but Christ in me. You actually know your name. Lord, I thank you for healing them right now. Ich danke dir für Heilung. Age reversal. Ich danke dir für Altersrücknahme. He renews your youth like the eagles. Er stellt deine Jugend her wie bei einem Adler. Not the bald eagles. Nicht die glatzköpfigen Adler. Just the eagles. Sondern die normalen. So we ask you, Lord, to heal the body parts. Also Herr, heile ihre Körper. The organs in their body. Die Organe in ihrem Körper. To reverse age. Dass sie im Alter zurückgesetzt werden. 10-20 years back in Jesus' name. 10-20 Jahre in Jesu Namen. Hearts, livers, pancreas. Nieren. Yes, even hair color. Sogar die, dass die Haarfarbe zurückkommt. White and gray hair turning back to the original. Dass graue Haare wieder zur richtigen Farbe zurückkommen. We've seen this many times, but I declare this now. Gesehen. Even bald heads growing hair. Und sogar dass Glatzköpfe wieder Haare gewinnen. There's no bald people in heaven. Im Himmel gibt's keine Glatzköpfe. It doesn't mean you're not going to go to heaven if you're bald, but it means God will give you hair. Don't get worried. Oh man, I'm getting drunk in the spirit here. Oh, a thyroid just got healed. Im Geist. A thyroid here just got healed. Thyroid, who's that? Die Schilddrüse wurde geheilt hier für jemanden. Thyroid just got healed. Oh, this is going to be a fun one. Das wird Spaß machen. People that had any kind of either a car accident or also Leute, die einen Autounfall hatten, a sudden fall, like a sudden impact of some kind. Oder einen plötzlichen Sturz. Who's that? Wer ist das? Who has a pain because you had an accident? Wer hat Schmerzen, weil er einen Unfall hatte? Or you fall in the stairs? Also Autounfall oder plötzlich or einfach gefallen? Ice, or something suddenly. Also etwas, was plötzlich passiert okay, ist. Okay, lift your hand. Who else? One, ja, two, Hände, ja. Three. So everyone that has that one, I want you to just stand here together. Also jeder, der das hat, ich möchte, dass everyone ihr hier that has the hand up, come. Und ich möchte, dass ihr eure Hände hebt. Or in Spanish, andere, riba. Kann auch Spanisch. Hurry. Jesus is coming back soon, right? So you got to come back faster. Der Jesus kommt bald zurück, also ihr müsst schneller sein. You got to get up before that. You guys have a good sense of humor. Come. You know, God has a good sense of humor. Weißt du, Gott hat einen guten Sinn für Humor. Sometimes we think God is always serious. Manche denken, Gott ist but it's not always. He's also happy. Er ist auch glücklich. He's like a father. Er ist wie so ein Vater. He can be mad, sad, happy, glad. You er kann sauer sein, er kann glücklich sein, er kann freudig sein. And even God can have a sense of humor like us. Und Gott kann sogar einen Sinn für Humor haben wie wir. I'll prove it to you theologically. Ich kann dir das sogar theologisch bestätigen. Look in the mirror. Schau in den Spiegel. I'm joking. Okay. Ich mache nur einen Spaß. Okay, lift your hands, close your eyes. Also schließt eure Augen und hebt eure Hände. So if you had a car accident. Also wenn du einen Autounfall hattest oder so einen plötzlichen Unfall einfach. And people tried to pray for you, und Leute haben versucht für dich zu beten, aber es wurde noch nicht geheilt. A lot of times the trauma comes in the body. Es ist oft so, dass das Trauma in den Körper kommt, to buffer the pain, um den Schmerz wie so festzuhalten. Like even in wars, people have their arm blown off and they didn't feel it. In Kriegen ist auch oft so, dass die Soldaten dann ihre Arme weggeschossen bekommen und sie spüren es gar nicht. So we're gonna command the trauma to leave first. Also befehlen wir dem Trauma, dass das zuerst sich hebt. Because it's an invisible field that blocks it. Weil es ist so ein unsichtbares Gefühl, dass es einfach blockiert. And now, when the trauma's gone, und wenn dann das Trauma weg ist, it's much easier for God to just directly touch it. Dann ist es für Gott viel leichter, dass er dich direkt and berühren in the glory, kann. There's no time, right? Und in der Herrlichkeit ist keine Zeit. So we're gonna go back to the moment of the accident. Also gehen wir zurück zu dem Moment, an dem dieser Unfall war, and speak to the body. Und gehen da davor und sprechen ready? In den Körper. This is fun. You can do this at home too. Seid ihr bereit? Das macht Spaß. Könnt ihr auch daheim machen. Ooh, I feel the glory so strong. Lord, we go back in time. Ja, wir gehen zurück in der Zeit. To the moment of impact. Zu dem Moment, an dem wo dieser Unfall war. In dem Namen Jesus. I command the trauma that came in their body. Dann befehle ich dem Trauma, das in ihren Körper gekommen ist. In ihren Geist, in ihren Verstand. Even causing them a nightmare sometimes. Auch Dinge, die ihnen Albträume verursacht haben. Anxiety oder Angst. Subconscious or conscious. Unbewusste Angstzustände. In the name of Jesus. Im Namen Jesus. I command the trauma. Befehle ich diesem Trauma. We don't need you anymore. Wir brauchen dich nicht mehr. Come out of the body. Komm aus diesem Körper. Lift off. Heb dich. And go. Und geh. Now. Jetzt. Lift in Jesus' name. Go. There it goes. Out of their bones, their muscles, aus their Knochen, emotions, their Muskeln, mind, their spirit, aus dem Geist, even fear, sogar Furcht, goes, geht, lift off their body now in Jesus' name. Heb dich von ihren Körpern jetzt in Jesu Namen. You're gonna feel, some of you are going to feel something lifting. Ihr werdet fühlen, wie sich etwas heben. Pulling out right now. Sieht es hier raus jetzt. Sometimes it'll even feel like a deliverance in some ways. Manchmal fühlt sich das sogar an, als würde dir freigesetzt. Every tormenting spirit, go! voice. Jeder quälende Geist geht. Out. Quälgeist raus. There goes. Out. There's deliverance in the glory. Amen. Das Freisetzung in der Herrlichkeit. There goes all of it. No, cannot stay anymore in Jesus' name. Es kann nicht mehr bleiben in Jesu Namen. Goes. Thank you, Lord, for full freedom, full deliverance, Father. In Jesus' name, full freedom, full deliverance, Father. Volle Freisetzung vom Trauma im Namen Jesus. Raus. Freedom. Freiheit. And Lord, I ask you now to stretch out your hands. Jetzt bitte ich, dass ihr eure Hände ausstreckt. Body parts. Und over the body. Über den die Körperteile bei dir. Right next to you, so you can hear me. Yeah. In Jesus' name. In Jesu Namen. I command bones. Ich befehle den Knochen. To heal correctly. Dass sie sich richtig heilen. Ligaments. Den Sehnen. Even metals, if the doctor put metal. Sogar auch Metall, wenn der Doktor da Metall reingemacht hat. Dass altes Metall sich auflöst. Turn back to bone. Dass es sich in Knochen und Substanz verwandelt. Flexibility. Dass die Mobilität wiederhergestellt wird. Die Flexibilität. Be restored right now. Dass sie wiederhergestellt wird jetzt. Also prüf deinen Körper. And we declare a time reversal. Und wir setzen eine Zeitrücksetzung frei. Over your body. Über deinem Körper. Time be reversed in Jesus' name. Dass die Zeit umgekehrt wird in Jesu Namen. On earth as it is in heaven. Und auf der Erde, wie es im Himmel ist. Im Himmel hast du einen perfekten Körper. Und den kannst du jetzt runterladen. Start to check your body now. Prüfe einfach deinen Körper. And do something you couldn't do before. Tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Maybe you couldn't bend down. Maybe you couldn't. Vielleicht konntest du dich nicht bücken. And the others of you. Und ihr anderen. Other healings you need. Die Heilung, die ihr braucht. Check your body. Prüf einfach euren Even Körper. If I didn't say you're healing. Vielleicht habe ich es gar nicht ausgesprochen, was ihr braucht. Vielleicht hat dein Rücken wehgetan. Oder prüf deine Augen. Your skin, your prüf IQ. Deine Haut, dein IQ. Take a quick IQ test on the Mach einen schnellen IQ-Test. Suddenly he got really smart. Amen. Woo, the smart Germans here. Germans are naturally smart. Some are going to be even smarter. Die Deutschen sind schlau, aber ihr könnt auch noch schlau werden. You say, "Well, I didn't finish school. It doesn't matter. God can give you supernatural intelligence." Ich habe die Schule nicht fertiggestellt. Macht keinen Unterschied. Gott kann dir übernatürliche Intelligenz geben. Not AI, but SI, supernatural intelligence. Also nicht künstliche Intelligenz, sondern übernatürliche Intelligenz. Now, are you checking your, some of you are just looking at me like a cow looking at a fence. You're just like. Ihr schaut mich so wie so eine Kuh, die so einen Zaun anschaut. Aber prüft einfach und schaut, was ihr vorher nicht tun konntet. Someone with a stiff neck over here, I see. Ich sehe jemanden hier, der hatte so einen steifen Hals. Wrong or something happened. Du hast falsch geschlafen oder irgendwas ist passiert. Loosen, und Gott heilt jetzt deinen Nacken. You're not a stiff-neck Christian, you're just a Christian with a stiff neck. Du bist kein steifer Christ, sondern nur ein Christ mit einem steifen Hals. There's a difference. Das ist ein Unterschied. If anything I say offends you, also wenn irgendwas, was ich sage, wenn du da irgendwo Anstoß nimmst, dann ist das nur der Übersetzer. Das bin ich. I'm joking. No, we have fun. No, if I do say something by accident that offends you, wenn ich irgendwie versehentlich was sage, wo du Anstoß dran nimmst, it's not on purpose. Dann mache ich das nicht mit Absicht. But if it offends you, aber wenn du Anstoß nimmst, then it is for you. Dann ist das für dich. God speaking to you, it's dann awesome. Dann spricht der Gott zu dir. It triggered something. It's good. Es hat etwas ausgelöst. That's a good sign. It means wow, it's really hitting. You know. Das ist ein gutes Zeichen, weil dann trifft's dich wirklich. God is good. Okay, are you checking? Also prüft ihr das? Someone over here has a heart condition. Hier hat jemand irgendwas mit seinem Herzen. Tightness in your chest. Das fühlt sich so schwer an. And I command it to open up right now. Und ich befehle, dass es sich jetzt öffnet. Man, there's so many. In fact, I don't have to name them all. You know what's wrong with you. Also, ich muss das eigentlich gar nicht alles aufzählen. Du weißt ja, was bei dir falsch ist. Just take it. Say, Lord, I take my healing. Und sag einfach, Herr, ich ziehe meine Heilung. You know what's wrong with you. He knows what's wrong with you. Er weiß, was bei don't, dir nicht stimmt. Don't say, well, only if David guesses my sickness. That's nicht ridiculous. Sag nur, wenn David genau das. This is just to get a jump start, but you can take it. Das ist Quatsch. But there is a woman with a bladder and urinary problem somewhere in the back. Da ist aber jemand, right der now. Hat Blasenprobleme, eine Frau, die mit Blasenproblemen. And just don't lay hands on your bladder, but like close to it, like your stomach. Aber leg einfach deine Hände your bladder to be healed, your urinary to be healed. Und ich befehle deinem Blasen, dass sich geheilt wird. Glory, in so Jesu thick Namen. So how many feel healing in your body already has occurred? Wer von euch fühlt sich, als wäre die Heilung im Körper schon passiert? How many can tell a difference? Raise your hand. Wer kann da einen Unterschied verspüren? Put your hands if you can feel something change your body. Wenn ihr einfach gespürt habt, dass sich was verändert hat, dann hebt eure Hände. Here, put it real high so I can see. Richtig hoch, dass ich sehen kann. There in the back. Da hinten. There. da. Everyone that has a hand up, I want you to come to the side here. Come. Jeder, der die Hand gehoben hat, ich möchte einfach, dass sie hier auf die Seite kommt. Testimonies. Come, und dann werden wir ein bisschen Zeugnisse hören. Yeah, come here. Kommt hier nach vorne. How do you say schnell? Schnell. Ich spreche Sie ein bisschen Deutsch. Du bist ein guter Junge. Where are the people with the hands? Also, wo sind die Leute, die Hände gehoben hatten? Not that have hands, but they put their hands up. Okay. So is there stairs here? Okay. So just line up here if you were healed, because I want them to testify. Stellt euch einfach da an, wenn ihr geheilt wurdet. And do a nice, good German line, single line. Machen wir eine gute deutsche. So I can see how many are going to testify. Okay, another. I saw at least 6, 7, 8 hands. You know. 6. Okay, come. 7 Hände gesehen. Yeah. Because when you testify. When you testify, it seals your miracle. Wenn du Zeugnis gibst, dann verschließt das dein Wunder. So you really want to share it. Also du solltest das teilen wollen. Don't be shy or fearful. Sei da nicht schüchtern oder zurückhaltend. Yes, let others know. Lass es die anderen wissen. Hi, Grandma. Hallo. How do you say Grandma in German? Oma. Oma. In Russian is Babushka. Yeah. How many Russians we got here? Haben wir hier Russen? Oh yeah. Stephanie says maybe they should sit down so they could see. Okay. Or, can you see? Kannst du sehen? Is this fine? I think they like being up here. What happened? Die mögen mich hier. Ich hatte am rechten Auge eine starke Makula, eine feuchte Makula im Endstadium. On my right eye, I had a strong. Don't be shy. On my right eye, I had a strong macula. Yeah. Your right eye had a strong macula. Yeah. What's a macula? Oh, degeneration. Yeah. Were there cataracts or just? Bloody eye. A bloody cataract. Yeah. That's what I thought. Okay. Okay. And I couldn't see any color. Konnte keine Farben sehen. You say German. Ich konnte keine Farben sehen mit dem rechten Auge. How's your German? It's good, I think. Yeah. So. Und jetzt sehe ich Farbe. Und jetzt sehe ich Farbe. Now I see color. Now I do see color. Now you see color. Yeah. Wow, you couldn't see colors before. On the right eye, I couldn't see colors. Wow. Now I see colors. Also, the lines are not mit dem rechten Auge konnte ich keine Farben sehen. Jetzt sehe ich Farben, die Linien sind noch nicht ganz zu sehen, aber zu zwei Drittel ist es schon geheilt. Ein bisschen so she couldn't see noch. Colors, right? Also sie konnte keine Farben sehen. Like it was orange, she couldn't see before. Orange konnte sie vorher nicht sehen. The green, I couldn't see. Sie konnte das Grün nicht sehen. Now you see und das Gelb. So, und jetzt sieht sie es. So she said she's 2/3 healed, but 1/3 is the lines. Sie sagt, es ist so 2/3 geheilt, aber so let's go for the 1/3. Was noch fehlt, sind so die Konturen. Put your hands in the air like you just don't care. Hey, heb deine Hände in die Luft, als würde es dir nichts ausmachen. We're gonna make her a German rapper. Put your hands up. Close your eyes. Jesus, I thank you that he who began a good work is faithful to finish it. So in Jesus' name, we command the last 1/3 to be healed in our eyes. Dass auch geheilt wird in ihrem Auge. All the lines will be clear in Jesus' name. Dass all die Konturen und Linien klar werden in ihrem Auge. Und über ihrem Auge spreche ich, sei geheilt. If you want to use King James, you can say, "Be ye healed." Be thou healed. Kannst du es auch, wenn wir King James machen, dann klingt es ein bisschen alter. Ooh, something's going on. Fire. This girl is on fire. Sie ist on fire. Glory. Glory. Something's going on. I don't know what's happening. But something's happening. Also da passiert was. Something's going on. You want to come? Okay. Next step. Praise the Lord. We'll find out later how she's doing. Wir schauen später, was da passiert ist. All right. What happened to you? What's your name? Was bei dir passiert? Es sind zwei Sachen passiert. Mika. Micha. Hi, David. So, two things were happening. Mit der rechten Hand und mit der Sehne von linke Fuß. Right hand and in her left foot. Was war falsch? Ich konnte mit der Hand nicht richtig zugreifen. Jetzt kann ich wieder die Faust richtig machen. She could not make a proper fist. Could not grab on properly. Und die linke Achillessehne, ich hatte Probleme mit dem Laufen. Die war entzündet. The left Achilles heel, it was infected. Oh, yeah. That's painful. Yeah. It's good now? Yes. Das ist jetzt gut. No more problem? Kein Problem mehr. Hasta la vista, baby. Not you, but the pain. Thank you, Lord. Okay. Thank you, Jesus. Hallelujah. Danke, Jesus. Praise the Lord. Awesome. Wunderbar. Wunderbar. Who's the next? Come. If you die, like die of a heart attack or something, and you come back, let us know. Also, wenn du gestorben bist, really like zwischenzeitlich und wieder zurückgekommen bist, dann lass es uns wissen. Other dead people need to hear your testimony, so they'll be encouraged to come back too. Andere tote Leute müssen dein Zeugnis hören, dass sie auch zurückkommen. Why you don't see more resurrections in church meetings? Warum sehen wir nicht mehr Totenauferstehungen in Kirchen, in Gemeindetreffen? Because you don't bring dead people. Weil ihr keine toten Leute mitbringt. If you find a dead person on the road, just put him in the car. Also, wenn ihr auf dem Weg eine tote Person trefft, dann bringt sie einfach mit. Say, it's not my belief, Er wird auch keinen Anstoß nehmen, sagen, ja, ist eigentlich nicht mein Glaube. They have no opinions, yeah. Der hat keine Meinung. And then you practice, you know? Und dann da kannst du üben. If it doesn't work, we call the morgue. Okay, take it, you know? Wenn es dann nicht funktioniert, kann man immer noch das Leichenhaus machen. At least we try it. Amen. Okay. So, is there any people here that died and rose from the dead today? Also, ist hier jemand, der gestorben ist und vom Toten auferstanden? We actually have a few. We had a few happen. Wir hatten bei uns schon ein paar, die passiert sind. Es war ganz One time in Holland it happened too. In Holland ist sogar mal was passiert. In Den Haag habe ich gepredigt. Before the pandemic sometime, 2016, vor der Pandemie 17, noch irgendwann. And we had a lot of miracles, you know. Und wir hatten viele Wunder. Sunday morning was a short service. Und Sonntagmorgen war ein Gottesdienst. And this lady like passed out. Und die eine Frau ist einfach umgefallen. Und ich habe gesehen, wie sie sie nach draußen gebracht hat. Ich wusste nicht, was da passiert. Und der Pastor hat vergessen, es mir zu sagen. Und hat mich zum Flughafen gefahren. Und hat gesagt, ah, ganz vergessen, dir zu sagen. Diese alte Dame, ja, was ist denn mit der passiert? Die sind sehr holländisch, sehr logisch. Ja, sie ist gestorben. Sie hat gespürt, dass sie an dem Tag sterben wird. Also sie wollte nicht alleine so zu Hause sein. Nice so hat sie sich gut für die Kirche angezogen und ist in die Gemeinde gekommen. That's exactly what she said. Very Dutch, logical, you know? Das ist also sehr holländisch, sehr logisch. Be alone and die. It's better in a nice meeting. Ich will nicht alleine sterben, just also nice. Ziehe ich mich schön an. And they kept raising, and then I was teaching on this, on raising the dead. Und dann habe ich währenddessen darüber gepredigt, die Toten auferwecken. And in the back, they began commanding her to come back. Und hinten haben sie einfach da reingesprochen und haben das While I was doing the service. Und dann kam sie zum von den Toten zurück. Like it was normal. Wäre das normal? How many want this to be normal life? Wer möchte, dass das normale Leben wird? Amen. Amen. Jesus said, "Oh, it's not dead; it's just sleeping." Es ist wie Jesus, der gesagt hat, ah ja, sie ist nicht tot, sie schläft. So what happened nur. To you? Did you die? Was ist bei dir passiert? Oh, no. What happened? Bist du vom Toten zurückgekommen? Nein. I give my life to Jesus. Yes, I die. yes, oder ich sag auf Deutsch, ha? Ja. Und zwar mit der Blase. With the bladder. She had a bladder? No. Jetzt hat am Ende doch gesagt, wegen der Blase. Und ich habe wirklich... You said your word about the bladder. Oh, yeah, yeah. Yeah. Und ich bin Betreuerin und bin mit einer älteren Dame spazieren gegangen und ich habe gedacht, schönes Wetter, habe keine Jacke angezogen. Und I wasn't wearing a jacket when I was out. Yeah. Und ich habe gemerkt, also dann habe ich Schmerzen, also und der Bauch bläht sich auf und ganz komisch und es ist weg. Afterwards I had pain in this area and my stomach was bloated up and now it's gone. Praise the Lord. It's gone. Now it's very hot. Now you feel hot. So something's happening. Etwas bloating passiert. Is gone. Your bladder's not gone, but the bloating is gone. Yeah, die Blase ist noch da, aber die Aufblähung ist weg. Jesus, that's even better. Thank bless Jesus. You. Bless you. Is there another one? Segnet. Yeah, we want to hear this testimony. How many are having fun? Wir hatten Spaß. Now, I know you guys always see miracles anyway because of George's ministry is full of miracles. Hier, so there's nothing new for you. In dem Dienst seht ihr immer Wunder, aber every für time ist das I see a miracle, Neues. I'm happy. Aber immer wenn ich ein Wunder sehe, dann bin ich glücklich. I don't take it like, oh, I've seen this before. Even a little miracle, I'm excited. Ich nehme das nicht so, ah ja, ich habe das schon gesehen. Nee, sogar die kleinen Wunder, die begeistern mich immer. Because it's the same Jesus, whether it's a headache or a paralytic walking. Es ist der gleiche Jesus, ob es einfach nur Kopfschmerzen oder ist oder jemand aus dem Rollstuhl So the danger aussehen. Is you can get complacent. Oh, I've seen that also die Gefahr ist, dass du einfach so apathisch wirst. Because if you're from this church, you can be spoiled. Weil du, wenn du in dieser Gemeinde bist, dann kannst du you're ein bisschen seeing it all the time, verwöhnt for years. Werden. But don't treat it like oh, it's nothing. Aber behandle es nie so, oh ja, ist ja nichts weiter. Sondern sei dankbar und begeistert. If you're thankful, he does more. Weil wenn du dankbar bist, dann tut er mehr davon. Humble, like, oh, thank you, Lord, that you're sei demütig und because this is not happening in all the churches in Germany. Weil das passiert nicht in allen Gemeinden in Deutschland. It's very special what God's doing. Und das ist sehr besonders, was Gott hier tut. Was bei dir passiert? Ich bin noch nicht ganz I don't know what you're saying, but I feel it's not completely true. Healed yet. Was? Sorry. What? Okay, you go first, and then he'll go second. Okay. Go ahead. One, two, three, go. Er hat für Traumata gebetet und ich habe eine Befreiung bekommen. you prayed for trauma and she got delivered. Und ich habe gemerkt, dass das von meinem Kopf da dieser Druck weggegangen ist. And I felt a pressure getting off from my head. Aber ich, mein Ohr, das war auch völlig so fast taub gewesen. Es ist auch besser, nicht and gut, aber besser. My ear was almost deaf, but it's better now. Ja, und ich habe aber immer noch Rückenschmerzen und Knochenschmerzen hier, aber ich merke, Gott hat mich berührt schon, ja. So, but I still have back pain, but I feel that God touches me. So you're almost deaf and now you're hearing better. Also du warst fast taub auf dem einen Ohr und jetzt hörst du besser. Oppression on your head is feels lifting. Der Druck auf deinem Kopf hat sich gehoben. Now you just have a little bit on the back. Und jetzt hast du noch Rückenschmerzen. That needs to be healed. So let's get it. Okay, put your hands dann up. Dann heb deine Hände. Thank you, Lord. Here, danke. Step back here. Close your eyes. Schließ deine Augen. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. That you began it. Dass du es angefangen hast. Thank you for finishing it. Dass du's Lord, we ask you to stretch out your hands to heal. Wir strecken in the name of Jesus of Nazareth, Yeshua HaMashiach, im Namen von Jesus back be healed. And we release healing angels that are in this room und wir setzen die Heilungsengel to minister to the heir of salvation. Dass sie ihr dienen. Back be healed. Dass der Rücken sei geheilt. Time reverse. Wir nehmen es in der pain Zeit zurück. Der Schmerz geht. Every last control on your back. Alles, was da noch greift in deinem Rücken. And I bind word curses. Und ich curses of bin da auch Flüche, die ausgesprochen wurden. Und Hexerei, die gegen dich ausgesprochen wurde, die bricht in Jesu Namen. Breaks, breaks, breaks, breaks, breaks, breaks, breaks. A word with a curse without cause cannot rest in Jesus' name. Ein ungerechter Fluch kann nicht halten. Lift, lift, lift it off. Let it be a lightness in her back now, Lord. Let it lift in Jesus' name. Something's happening to her now. Etwas passiert bei ihr jetzt. By the way, you don't have to fall down on the floor to be healed. Ihr müsst übrigens nicht auf den Boden fallen, um geheilt zu werden. But you do have to be healed to be healed. This aber du musst geheilt werden, um geheilt zu revelation sein. Das ist tiefe Offenbarung. Oh, I never heard of that. Amen. It didn't say go into all the world and push people down. It didn't say that. Also es steht nicht drin in der Bibel, dass wir die Leute umschmeißen sollen. Amen. Just let God move. Lass einfach Gott sich bewegen. Don't try to force. Amen. Versuch nicht irgendwas zu erzwingen. Jesus spit in a guy's eye. And Jesus hat einem ins Auge gespuckt. It's biblical. Ja, das ist biblisch. I could tomorrow eat a lot of cheese all day and get myself ready for this one. Ich muss morgen mucus die ganze Zeit was essen, dass ich da bereit für werde. Are you ready? Seid ihr bereit? Who wants to be? Wer guys, möchte? You guys are crazy. You would probably do it. So. Ihr seid so drauf, ihr würdet das wahrscheinlich sogar machen. But the Lord did not tell me to do this. Aber der Herr hat mir nicht gesagt, dass ich das imagine tun soll. Doing this one during the pandemic. It would be pretty bad. Stell dir mal vor, du hättest das während der Pandemie gemacht. People are going to wear like four masks, you know. Wo die Menschen vier Masken getragen haben. Base football helmet, you know. Oder irgendwelche Fußballhelmet. And a hazmat suit. Okay, praise oder irgendwelche Anzüge dann. Praise the Lord. Amen. God is good. Amen. God is good. Check your back. Wie geht's deinem Rücken? How do you feel? It's better. Better. Amen. It's going to keep getting better. Hallelujah. Wunderbar. Hallelujah. We got to go fast. Thank you. Is there another danke one? All right. Yeah, come. How many more are there? Wie viele sind da noch? We'll see. What happened to you? Did you get was taller in the glory? So we had a boy in Israel grow, like he was this short. No, was it Israel? No, that was a lady in Israel. In Arizona, a boy was very short and he grew like this much in the meeting. Wir hatten in Arizona jemanden, Junge, der ist so ein Stück gewachsen and in der Versammlung. Und in Jerusalem war es dann so, big auditorium, it was like 2,500 people. In einer großen Halle, so 2,000 Leute. And these little Chinese people. Und da waren so kleine Chinesen. Two of them began to grow. Und zwei von denen haben angefangen zu wachsen. Und die haben unter Tränen Zeugnis gegeben. Und dann ist der israelische Sicherheitsdienst, der so mit, hat gesagt, ja, wir müssen euch prüfen. Ich dachte, ich kriege jetzt Ärger. Und die haben mich dann in so ein Zimmer gebracht, haben die Tür abgeschlossen und haben gesagt, wir müssen mit dir reden. Und ich so, was ist los? Er hat sich umgeschaut. Er hat gesagt, kannst du für mich auch beten? That's what he said. Was hat er gesagt? I thought I was in trouble, you know, interrogation or something. Ich dachte, ich werde jetzt verhört oder so. Because they're drawn to the supernatural. Die wurden angezogen vom Übernatürlichen. Muslims the same, they love it. Die Muslime genauso, die lieben das. Don't argue with people, demonstrate the power of God. Argumentiere nicht mit Leuten, sondern demonstriere die Kraft. Versus their religion. No, it doesn't. Just demonstrate. Argumentiere nicht in dem Bereich, sondern demonstriere es. Dann gibt es kein Argument mehr. Then they say, okay. Okay, dann sagen sie, okay. Oh, sorry, I forgot you were here. Ich hab dich ganz vergessen. I slipped on ice like more than 4 weeks ago. I slipped on ice. Also sie ist ausgerutscht slipped on auf ice. That's what I just said. Someone slipped on ice. And I slipped twice. Und ist zweimal like ausgerutscht. Within 1 minute. First I fell on this arm here. Erstmal and it still hurt today, until today. And then I slipped, I fell on the right shoulder. Und dann auf and die rechte Schulter so much that at night I keep waking up and have und to sit up. Und es hat so wehgetan, dass sie in der Nacht immer wieder aufgewacht ist. Didn't heal. Und es hat sich nicht geheilt. And then there was a problem for the bladder as well, as you said. Und dann hatte ich auch Probleme mit der Blase. Goes back to a humanly caused trauma like more than 40 years ago, which has been pestering me ever since. Und dann hatte ich ein Trauma von vor 40 Jahren und das hat mich immer noch mitgenommen. With your arms from the ice and from your trauma. And I can press it, it doesn't hurt and I can lift this arm. Und jetzt sind die Schmerzen weg und ja, kann ich ganz wieder erheben. And I think my bladder, I guess it was sort of hurt through this trauma. Und meine Blase war durch dieses Trauma when you prayed verletzt. Against trauma, something sort of lifted from und als me. Du gegen das Trauma gebetet yeah, hast, so hat sich etwas gehoben. Thank you. Oh yeah, he loves you. Okay. That's you. Amen. Amen. So happy to hear. You know, this kind of torment is as painful as a physical disease. Solche Qualen sind manchmal so fast so schmerzhaft wie die Krankheit selbst. A lot of people in Germany they don't have a physical sickness but they have a tormenting spirit. Viele in Deutschland auch haben keine physische Krankheit, aber vielleicht so ein Quälgeist. Especially if they're not Christian, they try to find a way out with drinking und drugs. Insbesondere wenn du jetzt kein Christ bist, dann versuchst du da irgendeinen Jesus Ausweg, can set them trinken free. Oder Drogen oder so, aber Jesus ist Amen. Die Lösung. You tell them, he's not a religion, he's real. Du kannst es ihnen sagen, er ist keine Religion, er ist real. Praise God. Oh, this guy, he grew so tall. Oh, er ist so groß. This man came tonight this short and look what happened. Okay. Er kam so klein, jetzt ist er so groß. This man was 5 years old when he walked in. Er war 5 Jahre, als er hier reinkam. I'm kidding, what happened? Ich mache nur Spaß. Also, ich habe Nackenschmerzen gehabt in der Nacht. I had und morgen pain in my neck tonight. You were a pain in the neck or you had a pain in the neck? Er hatte also morgens Schmerzen und nachts. Und jetzt hat der heilt, also Gott hat mich befreit. And now it's healed. No more pain. Kein Schmerz mehr. Weißt den Herrn. What's your name? Wie heißt du? No, wie heißen Sie? Jonathan. Monika, wie alt bist du? 14. Oh. Ah, gut, sehr gut. Tschüss, danke. Anyone else? Come. Praise the Lord. I love hearing these testimonies. What happened? Was bei dir passiert? We say sometimes in America, what's up? What's up? What happened? Wir, was geht? Ich hatte einen sehr schlimmen Unfall. Ich hatte a bad accident. Car accident? Autounfall. Und als du gebetet hast, dass ihr Trauma da weggeht, ich habe gemerkt, das hat mich was verlassen. When you prayed for the trauma, I felt something lift. Und ich habe ganz viele Operationen gehabt. I had many surgeries done. Und ich bin voll Metall. And I'm filled with metal. Und das Bein konnte ich nur ein bisschen bewegen. Und ich habe das jetzt getestet und ich komme so and tief. I could only move my leg a little and now I can move like that. You didn't do that before. Nein. Maybe the metal disappeared. Vielleicht ist dein Metall verschwunden. Nein, mein Metall ist noch nicht verschwunden. The metal is not vanished. It's still there. But it's okay. You're flexible. Aber du bist flexibler wieder. So you couldn't do that before? Du konntest dich so nicht bewegen vorher. Du konntest dich vorher nicht so bewegen. Nein, so nicht. Yeah. Let's do it again. Let's see. Mach's nochmal. Praise God. It's gonna get better and better. The healing started. Die Heilung hat begonnen. It's like antibiotic. Es ist wie bei Antibiotika. It's already in your body working now. Es ist schon in deinem Körper und so every day tut seine just Arbeit. Say, thank you, Jesus. Also sag, danke, Jesus. It started, let it finish. Es hat Halleluja. Angefangen, lass es ihn fertigstellen. I'm happy for you. Ich bin so thank froh you. Für dich. Thank you, Jesus. Amen. Is there Amen. Any more? Sure. How many? Ask him how many more people there are that were healed that need to testify. Wie viele sind da noch, die geheilt wurden? Is the last one or is there more? No one knows, right? No one's answering. They're pretending they don't speak German right now. These tun so, als wenn sie kein Deutsch. One with the back pain. Oh, you were the one with the back pain. Also, sie hatte Rückenschmerzen. Sleeping and somehow it felt like something, some nerve is squeezed or something. Es hat sich gefühlt wie so ein Nerv eingeengt. And that moment was better, but while waiting in the line, it came back. Also, es war vorhin besser, aber in der Schlange ist es wieder zurück. The devil's a liar. Amen. Der Teufel. Okay. Close your eyes. We're going to kick it. Ready? Close your eyes. I'm not going to kick you, but we're going to pray. Werde ich jetzt nicht treten, aber Lord, thank you that you healed her when we prayed. Herr, danke, dass du sie geheilt hast, dass wir gebetet haben. Und Teufel, du bist ein Lügner. Im Namen Jesus. In the name of Jesus. Im Namen Jesus. We command. Befehlen wir pain in the back, diesen Schmerzen im Trauma, Rücken, diesen Trauma, stiffness, dieser Steifheit. Go. Geh. In Jesus' name. I'm going to try to blow in Jesu this. Namen. Start to move your back. Yeah, start to. Amen. Just so you have to be persistent. Sometimes it's instant healing. Manchmal ist es so eine Sofortheilung. Sometimes you have to be persistent. Aber manchmal musst du so ein bisschen dranbleiben. I'm not letting this go until I get it. You know, like Bulldog. Ich lasse es nicht gehen. It's different levels, you know. Da gibt's unterschiedliche. Migraines, okay. All migraines, go in Jesus' name. Alle Migräne geht in Jesu Namen. And the nerves that are touching, causing the pain. Und die Nerven, die sich da berühren, die den Schmerz verursachen. To go. In Jesu Namen. And also any, sometimes not always. Sometimes it's also witchcraft attacks. So anything of curses or witchcraft over you. Wir brechen jeden Geist der Hexerei über every dir. Curse breaks and in the blood of jeder Jesus goes in your bloodline und das Blut Jesu and cleanses anything in the bloodline that will try to hurt you. Alles in deiner the blood of Jesus cleanses your bloodline das Blut Jesu four generations back. Vier Generationen every zurück. Sickness on your bloodline breaks in Jesus' name. And the blood of Jesus goes into your DNA and resets your DNA code. Und stellt deine DNA wieder her. Jesus resets your DNA. And breaks every sickness and curse on it in Jesus' name. Es bricht jede Krankheit und jeden Fluch in Jesu Namen. Amen. So these things, how you see me pray, you can pray it over yourself like this. You don't need to Dinge, wait for me. Das auch über dir selber I'm just I'm kind of demonstrating so you can do. Sometimes we get attacked. We're preachers. Sometimes I get healed instantly. Manchmal, wenn ich bete, werde ich sometimes auch sofort geheilt. Aber manchmal dauert es ein bisschen. Stephanie, who you're going to hear preach tomorrow, very powerful, my wife. Stephanie, meine Frau, die du morgen predigen hörst. She had leukemia, cancer of the blood. Sie hatte Leukämie, also Blutkrebs. As a teenager. Als Teenager. And there was no hope. Und da gab es keine Hoffnung. No cure in those days. Es gibt keine Heilung da. And her youth group fasted and prayed 1 week. Und ihre Jugendgruppe hatte für eine Woche gefastet und gebetet. But every day the devil told her, you're going to die. Aber der Teufel hat ihr gesagt, nee, du wirst sterben. And so she said, no, the word of God says I live and not die. Und sie hat gesagt, nein, das Wort Gottes sagt, ich werde leben und nicht sterben. And every time the devil spoke, und sie hat es so gesagt, und jedes Mal, wenn der Teufel gesprochen hat, hat sie gesagt, oh, du lügst. So that means the opposite is true. Das heißt, das Gegenteil ist wahr. So every time the devil said you're going to die, she said, praise the Lord, I'm going to live. Das heißt, jedes Mal, wenn der Teufel gesagt hat, du wirst sterben, hat sie gesagt, preis dem Herrn, ich werde leben. 7 days later, she got a checkup. 7 Tage später hatte sie eine Untersuchung. And they couldn't find any trace of it anywhere. Und die konnten keine Spur davon mehr finden. 7 days of persistence. Das waren 7 Tage von dranbleiben. Sometimes it's instant. Manchmal passiert sofort. Sometimes it starts in the glory meeting. Manchmal fängt es in so einem and continues through the night. Und geht dann, kommt dann so über Nacht. You don't know the speed. Also du weißt nicht, mit welcher Geschwindigkeit das passiert. Keep going until you see the full. Aber du bleibst dran, bis du es zur Fülle gesehen hast. Is there another one? Okay, but now I can teach. Okay. Thank okay, you. Okay, jetzt kann ich lernen. I was kind of hoping there wasn't until later, so I could teach. It's bad. Wow, such a great honor to be here. Also so eine Ehre hier zu sein. Great honor to be in Germany. Auch eine große Ehre, hier in Deutschland zu sein. My name sounds German. Mein Name klingt ein bisschen deutsch. Herzog. Herzog. It's a duke in the royal family in Austria. The name, that's where it comes from. Das ist ein Adelstitel, ja. How many Austrians we have here? Wie viele Österreicher haben wir hier? Hey, praise you God. Praise the Lord. Where are you from? Vienna? Salzburg? Wo seid ihr her aus Vienna? Salzburg? Salzburg. Graz? Graz. I don't know. He just said something. Amen. So I have ancestors who live there. Ich habe Vorfahren von dort. For hundreds of years. Vor hunderten Jahren. But they were actually. Aber die waren tatsächlich. Jewish Austrians. Österreichische Juden. But they have the name. Aber sie haben diesen Namen. So it's very funny. Aber es ist sehr lustig. Because when I go to Austria or Germany. Wenn ich dann deswegen nach Österreich go, oder Deutschland gehe. Are you Deutsch? Dann sagen sie, oh, bist du Deutscher? Austrian? And I go to Israel, they say, are you Israeli? Und wenn ich nach Israel gehe, sagen sie, oh, bist du Israeli? So I do like Paul, be all things to all men. Also ich bin wie Paulus, ich bin für jeden alles. To the German, I'm a German, to the Jews, I'm a Jew, to the Greeks, I'm a Greek. Den Juden, der Jude. When I go to Greece, they talk to me in Greek. Wenn ich nach Griechenland gehe, dann reden sie mit mir auf Griechisch. It's all Greek to me, I don't understand anything. Für mich alles, kommt mir alles Spanisch vor. Amen. But I like their beaches there and the food. Aber ich mag die Strände dort und das Essen. But it's so good to be back here. I was here aber before. Es ist gut hier wieder zu sein. I was here before when George and Irina said, "Oh, look at this land. We have faith. We're going to buy this land. We're going to build a building." Also ich war sogar schon hier, bevor das Gebäude stand, wo sie Georg und Mirina mir gezeigt haben. And he would drive us around places. I think we're going to buy here. Wo er gesagt hat, mich rumgefahren hat, gesagt, ja, ich glaube, wir werden das hier kaufen. From the small building they were renting. Also von dem kleinen Gebäude, das sie damals gemietet haben. And to see the faith and the glory, and then to grow to this, it's amazing. Und den Glauben, den ihr hattet, zu sehen und zu was es gekommen ist, das ist so. And it's not easy in the natural to do. Das ist natürlich nicht einfach. Especially in Germany, in Europe, it's harder. Auch in vor allem in Deutschland und Europa ist es nicht leicht. Blessing in the spirit. Aber es ist ein großer Segen im Geist. Your church is like those aircraft carriers in the ocean. Eure Gemeinde ist wie so ein Flugzeugträger im Ozean. And the big ones. Und diese die großen. Can have the big B bombers landing. Können diese großen Bomber da, die können sie landen lassen. So you created a landing strip in the spirit. Also ihr habt so eine Landebahn im Geist erstellt. So the big ministries or planes from around the world can land here and release a breakthrough. Und diese großen Dienste um die Welt können dann hier landen und Dinge freisetzen. Germany is like it's like you're in the ocean, you know? It's like there's not many places the Holy Spirit can land sometimes. Weil Deutschland ist wie so ein Ozean, da gibt's nicht viele Orte, wo der Heilige Geist landen kann. And the Holy Spirit's like an airplane looking, where can I land? Und der Heilige Geist ist wie so ein Flugzeug, das guckt, wo kann ich landen? They see a bright light. Und dann sehen sie so ein helles Licht. They see the air tower. Oh, there's an air tower. Da perfect. Sehen sie so einen Funkturm. Oh, a nice landing strip. Und da eine schöne Landebahn. So you guys are making it easier for Holy Spirit to land. Also ihr macht es leichter für den Heiligen Geist, and from dass your landen church kann. To reach Germany. Und von eurer Gemeinde durch sogar nach even ganz Deutschland. Even the words spoken here. Sogar die Worte, die ihr hier aussprecht. It causes a reverberation in the earth. Das wirkt so ein Widerhall in der Erde. Yeah. It doesn't have to always be a big stadium. Es müssen nicht immer große Stadien sein. But in the glory, what's spoken here. Weil aber in der Herrlichkeit, was ausgesprochen wird. It hits the ground and begins to go all over. Es schlägt auf den Boden ein und es beginnt sich auszubreiten. Also es ist ein glory places. This is like the Book of Acts. Es ist wie in der Apostelgeschichte. This is like the upper room. Es ist wie in dem Obergemach. The place we come to get multiple visitations. An dem Ort, wo man Besuche von Visitationen bekommt. And in between the meetings, you're supposed to do stuff with it. Und zwischen den Treffen solltet ihr Dinge auch damit tun. Not just wait for the next meeting. Nicht einfach aufs nächste, auf die nächste Versammlung warten. In between, you know people at your work, at your school. Dazwischen, ihr kennt Leute bei euch in der Arbeit, an der Schule. Ihr betet für sie, ihr redet mit ihnen, ihr leitet sie in die Gemeinde ein. And then you come back again to refresh. Und dann kommt ihr hier und erfrischt euch wieder. That, it will grow like crazy. Wenn ihr das tut, dann wird das wachsen wie nichts anderes. During the Argentine revival, everybody was active. In der argentinischen Erweckung, da war jeder aktiv. Even if they just got saved. Auch wenn die gerade errettet they wurden. They shared all their friends, all their relatives. Da haben sie sind zu ihren Freunden und Bekannten gegangen und haben denen davon erzählt und die Kirche ist explodiert. So we have to have this mentality. Und du musst diese Mentalität it's haben. It's not just just George and Irina. They're paid to be pastors, so they do all the work. No. Es ist nicht nur so, Georg und Irina, diese werden dafür bezahlt, die machen das world, alles. You know, so God understands, I don't ich habe einen Job in der Welt, Gott versteht das their schon. Job is to pray and call, and I can call them and everything. Ihr Beruf ist zu beten und ich kann sie dann auch anrufen und you wenn ich was are all brauche. Priests unto the Lord. Nein, ihr seid alle Priester des Herrn. The fivefold is supposed to equip you to do what they're doing. Ihr Dienst ist es, euch damit ausrüsten, dass ihr das tun könnt, was ihr tun müsst. Not to pay to watch a show, you know? Nicht, dass ihr bezahlt, damit ihr eine Show anschauen könnt. Oh, look at that healing. Wow, that's a good movie. Popcorn. Oh, a demon und come out. Oh, schau mal, ein Dämon wurde ausgetrieben. Over here. Wow. Oh, wow, ist ja wie ein Horrorfilm. You come out. Wow, that was a good one. That was a good movie last night. Das war ein guter tomorrow Film night we'll go to church again and see what the next movie. Morgen gehen wir in die Gemeinde und schauen mal, was der nächste Film so ist. It's not what it is. Das ist nicht, wofür es ist. Oh, this guy is very funny. I had a comedy show. That was good. Der ist sehr lustig. Ist wie eine Comedy Show. You're all supposed to do this stuff. Nein, ihr sollt das alle tun. These signs shall follow all who have a microphone. Diese Zeichen sollen all denen folgen, die ein Mikrofon haben. Nein. All who believe. All denen, die glauben. Everyone's going to go to Amazon buy a little microphone, a little karaoke thing, you know. Klar, kauft jetzt jeder bei Amazon so ein Karaoke, haben Mikrofon. No, es soll denen folgen, die 3 Jahre in der Bibelschule waren. Nein, sagt's auch nicht. These signs will follow all who believe. Sondern all denen, die glauben. Our daughters, when they were small, would pray. Unsere Töchter waren schon, als sie klein waren, haben sie gebetet. How many believe you can do it? You can do all things. Wer glaubt, dass das passieren kann? Amen. How many here are not saved? Wer von euch ist noch nicht errettet? Like, raise your hand. Okay. Wer von euch geht in die Hölle? I should rephrase it. It's not the best way to vielleicht soll ich das ein bisschen anders ausdrücken. No. That was the joke. No, this das war ein Witz. How many, if you were to die today, Wie viele von euch, wenn ihr heute sterben würdet, like a G-Wagon ran you over in the road or something, wenn irgendwie eine G-Klasse euch überfährt oder so, or a big truck and you splattered, oder irgendwas, and one piece of your body was here, one was here on the road, das eine Teil eures Körpers liegt da, der andere dort, do you know where you would be besides on the road? Wisst ihr, wo ihr sein würdet, außer auf der Straße verteilt? Like if you died today, wenn ihr jetzt heute sterben würdet, are you 100% sure you're going to heaven? Seid ihr 100% sicher, dass ihr in den Himmel geht? If you're not sure, wenn du nicht sicher bist, then you need to give your life to Jesus. Dann musst du dein Leben Jesus geben. Or you say, I want to go, but I don't know if I'm good enough. Vielleicht sagst du, ich will ja gehen, aber ich weiß nicht, ob ich gut genug bin. Then you need Jesus. Dann brauchst du Jesus. If you're not sure, wenn du nicht sicher bist, you could die today. Weil du könntest heute sterben. I mean, statistically, probably there's a good chance, maybe one person here could die tonight. Es gibt eine statistisch eine gute Chance, dass einer sterben könnte heute. You don't know. Well, du weißt es nicht. Ich hoffe es nicht. But my point is, aber mein don't wait Punkt till, ist, don't wait to find out if it's you. Ich warte nicht, um rauszufinden. I'm just saying, no one knows the day they're gonna die. Ich meine nur, keiner weiß den Tag, an dem er sterben wird. And God is reaching his hand to you. Und Gott streckt seine Hand nach dir aus. You see the miracles. Und du siehst die Wunder. You feel the presence. Du spürst die Gegenwart. Jesus is real. Jesus ist real. He died. Er ist gestorben. He rose from the dead. Er ist vom Toten auferstanden. He ascended to heaven. Er ist in den Himmel aufgestiegen. And when you invite him in your life, und wenn du ihn in dein he Leben einlädst, dann kommt er in dich hinein. And he takes over. Und dann übernimmt er. And he gives you the power to resist sin. Und dann gibt er dir die Kraft, der Sünde zu widerstehen. So don't say, oh, I'm not good enough for Jesus. None of us are. Deswegen sag nicht, oh, ich bin nicht gut genug für Jesus. Keiner von uns ist. Du kommst, wie du bist. Lord, I'm not good at all. Du sagst, ja, ich bin nicht gut, überhaupt nicht gut, aber hier bin ich. Clean me. Reinige mich. Wash me. Wasche mich. I give you my life. Ich gebe dir mein Leben. And see what'll happen. Und schau dann, was passiert. It's the greatest thing that can happen. Es ist das größte Ding, was passieren kann. Even the worst criminals, when they get saved, incredible transformation. Sogar die schlimmsten Kriminellen, wenn sie errettet werden, dann sind unglaubliche Dinge passieren. Oh, I'm not a bad criminal. I'm a good German. I pay my Vielleicht taxes. Sagst du, ja, ich bin kein schlimmer Krimineller. Ich bin ein guter Deutscher. Ich zahle meine Steuern. So that's another trap. Oh, I'm a good person. Das ist eine andere Falle. So, ja, ich bin schon eine gute Person. None of us are good enough for heaven. Keiner von uns ist gut genug für den Himmel. Because if you were, then he died for nothing. Weil wenn du es wärst, dann wäre er für nichts gestorben. The only way to be saved. Der einzige Weg, errettet zu werden, admit, ist zuzugeben, ja, ich bin ein Sünder. Good, den Armen zu helfen ist gut, aber es bringt dich nicht Being in den Himmel. Nice, good, but it get you to nett zu sein ist auch gut, aber es bringt That's dich auch nicht the fruit in den Himmel. The das sind die Früchte des Geistes, die kommen, nachdem du errettet wurdest. God, you do good works. Aus Dankbarkeit für Gott, an Gott gegenüber tust du gute but not, Dinge. Not to earn it. Aber nicht, um irgendetwas zu verdienen, out of thankfulness, sondern aus Dankbarkeit. Du sagst so, ja, ich möchte es zurückgeben, ich möchte anderen Hell helfen. Is real. Die Hölle ist real. I've seen it with my own eyes. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. I was taken there in the spirit. Ich wurde im Geist dorthin gebracht. And heaven is real. Und der Himmel ist auch real. Ich verspreche dir, ich habe jetzt keine Zeit, How für das zu erklären. Say, I want to make sure I'm saved. Aber wer von euch sagt hier heute, ich möchte sicherstellen, dass ich erlöst Maybe bin? You once knew Jesus. Vielleicht war es auch so, dass du And mal Jesus kanntest und du hast dich von ihm wegbewegt. He wants you to come back tonight. Dann möchte er, dass du heute Or Abend maybe zurückkommst. It's the first time. Und vielleicht ist es das erste Mal. Maybe you were baptized as a baby, but that doesn't count. Vielleicht wurdest du auch als Baby getauft, aber das zählt nicht. You didn't know what was happening. Weil du wusstest ja nicht, was passiert. How many here say, that's me, I want to be saved? Wer von euch sagt, ja, das bin ich, ich möchte errettet werden? I don't know if I'm going to heaven. Ich weiß nicht, ob ich in den Himmel komme. I don't know if my sins are forgiven. Ich weiß nicht, ob meine Sünden vergeben But I want sind. To be saved. Aber ich möchte errettet sein. I'm going to pray a simple prayer with you. Dann möchte ich ein kurzes Gebet mit in dir sprechen. Few short minutes, you'll und be saved. In ein paar kurzen Sekunden und dann you bist don't even du have to come errettet. To the front. We're gonna do du musst it from nicht here. Mal nach vorne kommen. If that's you, raise your hand. You say, wenn I want to make du sure. Bist, dann heb einfach deine Hand. I don't know if I'm born again. Wenn du sagst, ich weiß nicht, ob ich von einem geboren Lutheran bin, or Catholic or Protestant. It's da geht es nicht um evangelisch oder katholisch, about, do I know him personally? Sondern es geht darum, kennst du ihn persönlich? Kennst du nur die Religion über Jesus oder kennst du ihn That's persönlich? Das ist der Unterschied. Wer von euch sagt, ich kenne ihn noch nicht persönlich, aber ich möchte ihn kennenlernen? Praise the Lord, we got one here. Anyone ja, else? Jemand, ja. You want that freedom too. Praise God. Jemand, der diese Freiheit you want möchte. That joy. Du willst get set free of addictions and du wirst pressures freigesetzt of the enemy. Von, Praise God. Süchten All right, we're going to pray for these two. So one there and one jemand, back there. Okay, yeah, just lift your hands. Also close your eyes. Und schließt Is there anyone else? Oh, ist da noch jemand? Three. Ja? Praise God. Drei. This is the best prayer ever. Das ist das beste Gebet überhaupt. And what I like about Germans is they just do what they feel. Und was ich über bei Deutschen mag, die If it's logical, machen einfach, wie sie es fühlen. Okay, I can go to hell forever. Wenn es logisch ist, ja, okay, ich könnte immer in die Hölle gehen oder ich könnte dieses einfache Gebet sprechen, ich könnte mein Leben Jesus geben und könnte ewiges Leben im Himmel haben und auch Jesus hier auf der Erde mit mir haben. Ein logischer Deutscher würde sagen, das ist ein guter Handel. Ja? Gibt es logische Deutsche, die sagen, ja, das will ich? Amen. They're smart, you know. He's a smart guy. Die sind schlau, smart. Weißt du? All right, we're going to pray. Close your eyes, lift your hands. Wir beten. And just pray this prayer after me. Wiederhol das Gebet mir nach. Jesus. Sag Jesus. And we can say it together with them. Wir können es auch mit ihnen zusammen sagen. Jesus. Forgive me of my sin. Just say vergib mir meine Sünde. Wash me with your blood. Wasch mich mit deinem Blut. I believe you died on the cross for me. Ich glaube, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. You were buried and rose from the dead. Du wurdest begraben und bist vom Toten wieder auferstanden. I deserve to be punished. Ich habe es verdient, bestraft zu werden. But you took the punishment for me. Aber du hast die Strafe für mich getragen. I thank you, Jesus. Ich danke dir, Jesus. I give you my life. Ich gebe dir mein Leben. Wash me. Wasch mich. Cleanse me. Reinige mich. Set me free. Setz mich frei. Fill me with your Holy Spirit. Füll mich mit deinem Heiligen Geist. I am born again. Ich bin von neuem geboren. My life is no longer my own. Mein Leben gehört nicht mehr mir selbst. I live it only for you now. Ich lebe es nur noch für dich jetzt. Whatever you want with my life. Was du auch immer du mit meinem Leben tun willst. Show me. Zeig es mir. And that's what I'll do. Und das ist das, was ich tun werde. Thank you, Jesus, for saving my soul. Danke, Jesus, dass du meine Seele errettest. Amen. Give the Lord a big hand for that. Gib den Herrn einen großen Applaus dafür. So about three people prayed the prayer. Wenn Menschen dieses Gebet beten. And did people pay to come to this conference? Was it they had to pay? It was free. Praise God. One time I was in Paris, the one, and a lot of people got saved, like a huge, like three rows. Also ich war mal in and then I said, you just financed your own salvation because they had to pay to come to the conference. Also ich war mal in Paris und da musste man für die Konferenz zahlen und da haben sich sehr, sehr, sehr viele bekehrt und habe ich gesagt, ja, du hast eigentlich gerade dein Geld wieder, das, was du bezahlt hast, hast du wieder zurückbekommen quasi. Weil das Evangelium ist kostenlos. Jesus paid for it. Jesus hat dafür bezahlt. The church lights aren't free, but the gospel's free. Die Lichter in der Kirche sind vielleicht nicht kostenlos, aber das Evangelium ist frei. How come you have to raise money for a crusade? It should be free. Viele Leute sagen immer, ja, wie kann es sein, dass du für so Evangelisation sein, dass du Geld brauchst? Das sollte doch kostenlos sein. Ich sage, ja, stimmt. Tell that to the people who owns the stadium. Sag das den Leuten, denen das Stadion gehört. I have some books in German that I wrote. I wrote in English and someone translated. Obviously. Ich habe Bücher auf Deutsch dabei, also ich habe sie auf Englisch geschrieben. This one, I have no idea what I wrote. I don't know what it says. Das ist ein neues Buch, das habe ich geschrieben. Ich weiß gar nicht, was es heißt. What does that mean? Endzeit Herrlichkeit, End Time Glory. Sehr viel. End Time Glory. Oh, also really? Endzeit Herrlichkeit. What's it called? How did he get it so fast? Wie habt ihr das so schnell hinbekommen? That's so weird because I don't remember telling him to do it. Das ist so cool. Did he just do this like in the last week? Habt ihr das in der letzten Woche gemacht? Oh, he's AI. Maybe. I don't know how he did this. Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat. I just talked to him like a week ago and said, "Oh, this is my book." Ich habe mit ihm vor einer Woche gesprochen und gesagt, das ist mein Buch. So is my new book. Also das ist mein neues Buch. I didn't know it was here. I didn't know what I wusste gar nicht, dass es das gibt. Show me the other books there. Zeig mal noch meine anderen Bücher. Wow, I'm curious now. Ich bin jetzt neugierig. That's crazy. The Germans work fast, man. Die Deutschen arbeiten schnell. I know they have Germans a good work ethic, but that's incredible. Ich weiß, die Deutschen haben eine gute Arbeitsethik, aber das hatte ich jetzt nicht erwartet. Hermann? Ist Hermann hier? The guy who did the book? Der das Buch gemacht hat, Hermann? Okay. This one's called, oh my gosh, Geheimen. Secrets of the Glory. Secrets of the Glory. Geheimnisse der Herrlichkeit. Desperate for the new wine. Yeah. Der neue Wein. Yeah, you're a translator, remember? Yeah. Der neue Wein. What is it? Glory invasion. Yeah, invasion der Herrlichkeit. Invasion der Herrlichkeit. It sounds so strong in German. Das klingt so stark auf Deutsch. Hallelujah. In English, it's like, glory invasion. It's not the same. In Englisch klingt das anders. German is such a strong language, even when they love their wife. In France, je t'aime, mon chéri. In German, ich liebe dich. Also, it's so strong. Deutschland ist eine sehr starke Sprache. Mon chéri, je t'aime. In German, ich liebe dich, Gertrude. Gertrude, ich liebe dich, Gertrude. Danke, jawohl. Das ist sehr gut. Du bist ein guter Mann. Deep revelation of love and the glory. Also, tiefe Offenbarung von Some der of you Liebe know, just by me saying that, it's renewing your romance with the couples here. Also, bei manchen wird vielleicht Returning to your wife, die Romantik erneuert. Ich liebe dich. Sag deiner Frau, ich liebe dich. Natalie, whatever. I don't know. I'm making up names now. Okay, it's good to be here. Also, es ist gut hier zu sein. I'm glad you came. Ich bin froh, dass ihr gekommen seid. It wouldn't be the same if no one came. It would be a little different. Es wäre nicht das Gleiche, wenn keiner gekommen wäre. I'm going to show you a video. Ich möchte euch ein Video zeigen. We've been doing crusades all over the world, but Pakistan is our biggest one. Wir hatten Einsätze überall auf der Welt, aber Pakistan war der größte. Now in Pakistan, I'm German. You know, I'm Und not in Jewish Pakistan, or American. Für die Pakistanis bin ich alle Deutsch. And they say, are you American or Jewish? Nein. Was ist das Problem hier? Stop screwing around with me. I'm from Germany. Wenn die mich fragen, ob ich aber Amerikaner oder Jude bin, dann sage ich, nein, ich bin Deutscher. And then other times I'm French. But I am French. Vous dites, qu'est-ce que c'est que ça, monsieur? Je suis français, moi. Je suis pas américain. I'm not American. Für andere bin ich Franzose. N'importe quoi, monsieur. Qu'est-ce que c'est? That's how I get out of jail card for me. It gets me out of situations. Also, so komme ich aus schwierigen Situationen. Because, I'm not from the best country sometimes. In some countries I go. I'm Canadian. I'm just saying I'm Canadian, eh? Which is all about. So, okay. Für manche komme ich nicht aus dem richtigen Land, deswegen sage ich einfach. A video where we did, this is one of two nights, so we did like 500,000 one night, 500,000 people the second night. Zwei Abende und es waren so 500,000 pro Abend. And Muslims, most of them are Muslim. Und die meisten von ihnen waren Muslime und. And we bust them in. We raised the money to bust them in. Und wir haben auch Geld aufgebracht, damit wir die mit Bussen reinfahren konnten. You might win a free bicycle or a motorcycle. Und wir haben so Sachen gemacht wie so, ja, du könntest ein Fahrrad oder Motorrad gewinnen, wenn du kommst. So we raised the money, they buy like 10 bikes and then at the end they pull the raffle and they give also die haben wir haben einfach so 10 Fahrräder gekauft there, und am Ende haben wir das einfach in der Lotterie they get a free bus ride there and back and there's nothing there's nothing freie Busfahrt hinbekommen. There's nothing fun happening in Pakistan so we're the funnest thing und da gibt's nichts was wirklich Spaß macht in Pakistan was passiert deswegen waren wir so die Attraktion. I want to just to see what God could do. Also zeigt einfach was Gott tun kann. All right, so you can play it. It's up there. Oh wow. Pakistan. But Jesus' blood reconnects us to heaven. He is the only one that can forgive you of your sins. Die Sünden vergibt. I want you to stand up. Ich möchte, dass er aufsteht. Sie war lange Zeit von einem Dämon besessen und der Geist Gottes hat sie freigesetzt. Blind von Geburt an und ihr Augenlicht wurde wiederhergestellt durch die Kraft Gottes. Wie viele Finger hält er hoch? 2 und dann 4, 5. Blinde Augen werden geöffnet. Sie konnte von Geburt an nicht sprechen und Gott hat ihre Zunge freigesetzt. Thank you, Lord. Wow. Every time I see that, I feel the emotion. Immer wenn ich das sehe, dann spüre ich einfach auch die Gefühle, die hinterhergehen. Das ist alles für Jesus. I go there, I feel like I did nothing. Ich gehe dahin und es fühlt sich für mich an, als hätte ich nichts gemacht. Es ist wirklich merkwürdig. Like conferences like this seem harder for me than this. Konferenzen wie diese kommen mir manchmal schwerer vor als so etwas. Because they're not saved, they don't know. Weil die sind nicht errettet, die kennen das nicht. You prepare yourself. Du bereitest dich But vor, you show up, aber du kommst and it's like something takes over. Und dann ist es wie, wenn etwas übernimmt. Und das ist wie, wenn du außerhalb deines Körpers bist und schaust eigentlich zu, it's aber du bist nicht der, der es tut. The grace of God. Und das ist einfach die Gnade Gottes. Because I have the same faith when I'm other places, ich habe denselben Glauben an anderen Orten, aber ich notice, wenn es viele unsaved sind, aber ich habe gespürt, wenn da viele unerrettet sind, dann erhebt Gott seine Kraft und seine Herrlichkeit für die Verlorenen. Wer von euch möchte mehr Zeichen und Wunder sehen? Teil das Evangelium mit den Verlorenen, mit deinen Nachbarn. Du wirst sogar noch mehr Wunder sehen als mit Christen, weil Gott ihnen noch mehr zeigen möchte, dass er real ist. Die brauchen nicht viel Glauben, wenn sie nicht errettet sind. Christen müssen ihren Glauben benutzen. Aber für die Unerretteten, das I've ist eine Gnade. Atheists in France getting gold teeth. Ich habe gesehen, wie Atheisten in Frankreich Goldzähne bekommen haben. Und dann haben sie sich drüber lustig gemacht und dann hatten sie selber welche im Mund. Und dann sind sie zurückgekommen und sagten, okay, ich möchte jetzt errettet werden. It's a key, because it says, go into all the world, preach the gospel. Weil es heißt, geh in alle Welt und predige das Evangelium. That means the lost. Und das heißt, zu den Verlorenen. Then it says, these signs will follow. Und dann heißt es, diese Zeichen werden ihnen folgen. So there's an automatic promise of miracles, also es ist eine automatische Verheißung von Wundern, Freisetzung. When you share to the lost. Wenn du es mit den Verlorenen teilst. How many want to take it out? How many are going to reach? Wer möchte das mit einer Frau tragen? If everybody here won two people to Jesus this month, this thing would explode. Wenn jeder auch nur zwei Menschen diesen Monat zu Jesus führen würde, würde dieser Raum schon explodieren. Last thing is, before I share the message, we have a tour to Israel. Und das Letzte, was ich noch erwähnen wollte, ist, wir haben eine Reise nach Israel. It's all in English. Wenn du mit uns kommen willst, ist natürlich alles in Englisch. Google Translate. Aber du kannst den Google Übersetzer benutzen. But we also have headphones that you put and it will translate to the other languages. Wir haben auch so Headsets, die du bekommst, wo wir übersetzen. We're going during the Feast of Tabernacles. Wir gehen da während dem Laubhüttenfest. Sukkot. Während dem Laubhüttenfest gehen wir dahin. Here this will happen to know when it is. During around your time of Oktoberfest, we're going to be in Israel. Also für die nicht wissen, wann das ist, so ums Oktoberfest, da gehen wir dahin. Yeah, so you can come here. Also könnt ihr mitkommen. Yeah, you don't need to drink. Go to Israel. Okay. Also müsst ihr nichts trinken, dann geht lieber nach Israel. And this church is so drunk in the spirit, you don't need the beer. Also die Gemeinde ist so betrunken im Geist, da braucht ihr das Bier eh nicht. This year, dieses Jahr, 2026, ist das Jahr des Übergangs. We were praying and fasting in the cabin. Wir haben gebetet und gefastet. And he began to show us, und er hat uns gezeigt, this year specifically, dass dieses Jahr insbesondere ist eines der Schlüsseljahre, how the year goes, wie das Jahr verlaufen how wird, the church functions, wie die Kirche sich bewegen wird, will determine the next many years. Wird die viele der nächsten Jahre festlegen. How much favor we have in our own countries, es wird festlegen, wie viel Gunst wir in unseren eigenen whether Ländern we're gonna haben have more freedom or less freedom, ob wir mehr Freiheit oder weniger Freiheit haben depending how the church in each country, in the West especially, und auch wie die Gemeinde in jedem Land, how insbesondere we pray, im Westen, wie how wir beten, we obey, wie wir gehorchen, how we let God cleanse, wie wir Gott uns reinigen lassen, how we step out in faith when he tells us, wie wir im Glauben gehen, wenn er es uns sagt. We have to use the glory and the authority he gave us. Wir müssen die Herrlichkeit und die Autorität geben, die benutzen, die er uns if gegeben we hat. Don't, we could lose something. Wenn wir das nicht tun, dann könnten wir etwas verlieren. How many don't want to lose anything? Wer möchte nichts verlieren? Wer möchte zuwachsen? So and I'm saying it's not just one church, it's many churches in Germany we have to really step up. Und es ist nicht nur eine Gemeinde, sondern es sind viele Gemeinden in Deutschland, die einfach da ihren letting the Holy Spirit move, die den Heiligen Geist sich bewegen lassen müssen, gebeten müssen, repentance, die Verlorenen retten, not just one or two good churches, like it's got to be more. Nicht nur einfach gute Kirchen sein, sondern es muss noch mehr sein. Und wenn, it can shift Germany. Und wenn das der Fall ist, dann können wir Deutschland verwandeln. Es gibt Prophezeiungen für Deutschland. I remember here before I gave some prophecies. Ich weiß, ich habe hier schon Prophezeiungen gegeben. It's the engine of Europe. Es ist der Antrieb Europas. What happens here will happen all over Europe. Was hier passiert, wird in ganz Europa passieren. If it goes really bad here, it'll go bad in Europe. Wenn es hier schlecht läuft, dann wird es in Europa schlecht laufen. If a revival happens here, wenn Erweckung hier passiert, dann wird es sich in Europa ausbreiten. Wenn die Wirtschaft hier gut ist, dann wird es Europa helfen. Oder immerhin Griechenland. Ich mache nur Spaß. Aber wenn die Wirtschaft gut hier ist, dann wird es Europa helfen. Aber wenn es hier schlecht ist, dann ist es schlecht für Europa. Also wer will für Deutschland beten dieses Jahr? Dass die prophetischen Worte über diesem Land, weil in der Bibel heißt ja auch, schaut euch die Prophezeiungen über Israel an. And he said, Lord, und das heißt, sagte Herr, I think it's now. Und es ist jetzt. And he began to fast and pray. Und hat angefangen zu fasten und zu beten. And seek the Lord. Und den Herrn gesucht. And then after 21 days, und nach 21 Tagen, the angel said, hat der Engel gesagt, from the first day you fasted, vom ersten Tag, an dem du gefastet hast, I was fighting that principality over the nation. Habe ich diese Macht über der Nation bekämpft, um den Durchbruch zu bringen. And in Germany right now, und in Deutschland gerade jetzt, battle in the spirit, da ist ein Kampf im Geist, which way it will go, in welche Richtung es gehen who will wird. Control Germany? Wer wird Deutschland kontrollieren? Jesus? Jesus? Through the church's prayer, durch die Gebete der or Kirche? The enemy's camp? Oder das Feindeslager? How many want Jesus to win? Wer möchte, dass Jesus gewinnt? And so you guys, it's the year to really press in. Also es ist wirklich das Jahr, wo man sich wirklich da reingehen muss. Prophesied this for our nation. Wo wir sagen, Herr, du hast das prophezeit für unsere Nation. Press in with the prophetic. Wo wir reingehen mit dem Prophetischen. And it can start to shift and push back the enemy. Und das kann einen Wandel bewirken und den Feind zurückdrängen. And another thing he showed me. Und was er mir noch gezeigt hat. I shared a little bit to George the other night. Und ich habe ein bisschen was auch schon Georg mitgeteilt. Die Gemeinde. Is like a diplomatic embassy. Ist wie so eine Botschaft. Of heaven. Wie so eine Botschaft für den Himmel. And when you're in the embassy, like if you're in the embassy of Germany in another country, wie, wenn du in der Botschaft von Deutschland in einem anderen Land bist, zum Beispiel wenn du nach Pakistan gehst problems, und du hast da ein paar Probleme, if you get into the German embassy, wenn du in die deutsche Botschaft gehst, you're safe. Dann bist du sicher. It's like you're in Germany. Dann ist es wie wenn du in Deutschland bist. There's sauerkraut and da gibt's Sauerkraut, you know, giving sausages und and, you know, deine Würstchen, beer, and I don't drink beer, und Bier but, you know, und all das. But so like you're safe, you know? Dann bist du sicher, weißt and du? So I feel whatever happens in Germany. Und dann deswegen, was auch immer in Deutschland passiert. Dein Haus, dein Heim, aber auch diese Gemeinde ist wie eine Botschaft des Himmels. And believe God, you have diplomatic immunity in the spirit. Und glaubt Gott, dass du diplomatische Immunität im Geist hast. From plagues. Von Plagen. From bad things, warfare. Von schlechten Dingen, Kriegsführung. From anything evil. Von allem schlimm. Your land is protected. Dein Land ist geschützt. And the enemy is not supposed to touch it. Und der Feind soll es nicht anfassen. And that's why it's going to be so important to really gather more in the last days. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns in den letzten Tagen mehr not versammeln. Not be a lone ranger. I just stay home. Nicht ein einsamer Reiter zu sein. I'll just watch George and Irina on Zoom. You know. Ich schaue Georg und Irina einfach it's auf Zoom. It's very far, you know. Ah, es ist sehr weit. How far is it? Wie weit ist es denn? I live 10-minute walk, you know. Es ist 10 Minuten zu laufen. Ja, ist schon ein bisschen weit. You're not in the pandemic anymore. You can come now. It's okay. Es ist die Pandemie ist vorbei. Ihr dürft jetzt wieder kommen, ja. People are still living in the pandemic. I'm watching on Zoom only. I don't go to my house. Manche sind immer noch so im Pandemie-Modus. Hey, it's over. Come on. Ich schaue nur noch auf Zoom. They don't have internet. Maybe they didn't get the message. It was over. Vielleicht haben sie kein Internet, dass das haben nicht mitbekommen, dass vorbei ist. Anyway, I'm going to preach now. Okay, ich werde jetzt predigen. Ready? Put on your preaching hats. Also hebt. So I go. Is it till 10, right? Prediger till 10? Okay. Hüte auf, ja. Yeah, unless we get a few resurrections and we'll go 5 minutes more. Also wenn ein paar Totenaufweckungen passieren, kann in ich vielleicht ein paar Minuten mehr machen. Oh, Switzerland, they're very strict with time. Switzerland. In der Schweiz sind sie sehr streng mit der Zeit. Because they made the clocks. Weil die machen ja auch die Uhren. So they have a reputation to uphold. Sie müssen ihren Ruf aufrechterhalten. It's very important there. Ja, das ist sehr wichtig. I know this. Go ahead. I know this. Ich weiß das. Why are you red? Why are you turning red? I know this because a German's told me. Die Deutschen haben mir das when gesagt. When they go to the hotel. Wenn die ins Hotel gehen. And the checkout is 11. Und der Checkout ist 11. If they check out 5 minutes late. Wenn die 5 Minuten zu spät sind. The Swiss begin screaming at the Germans. Dann fangen die Schweizer an, die Deutschen zu schimpfen. And the Germans tell me, man, these German Swiss are strict. Und dann sagen die Deutschen, ah, diese Schweizer sind echt streng. So you know it's strict if a German tells you it's too strict on the time in Switzerland. Wenn du weißt, dass es streng ist, wenn die Deutschen sagen, dass es zu streng ist. Anyway, but if you're Swiss, we love you. Aber wenn ihr Schweizer seid, wir we lieben love euch. The Swiss chocolate. Wir lieben die Schweizer Schokolade. I preach in Zurich. Ich predige in Zürich. Biel. I think I'm going back in November to somewhere between the German and French side. Also irgendwo zwischen der deutschen und französischen Seite. I preach in Geneva. Und in Genf predige Neuchâtel. Ich auch. Neuchâtel. I forget all the other names. Somewhere. Ich habe die anderen Namen alle vergessen. There was trees, there was chocolate, and there was a lake. Also okay. Bäume, Schokolade und ein schöner See. Anyway. Ephesians 1:17. Epheser 1, Vers 17. I'm trying to make up for in case there's some Swiss that were offended. But ich möchte jetzt mich mit den Schweizern wieder ein bisschen versöhnen. I'm just joking. I love everybody. Ich mache nur Spaß. You go to Latin country. If you show up on time, they get angry. Wenn du in lateinamerikanischen Ländern, wenn du da pünktlich kommst, dann sind sie wütend. Oh, yeah, they invite you to their house for dinner at 6 o'clock. Die laden dich um 6 Uhr zum Essen ein. So you come at 6? Also kommst du um 6 Uhr. See, what are you doing here? Und die sagen, was machst du hier? The food is not ready for 2 more hours. Das Essen ist erst in 2 Stunden but, fertig. But you said 6. Aber du hast um 6 yeah, Uhr gesagt. 6, you know, it means like, you know, 8, aber 7, ja, 6, 30. Ja, du weißt, das heißt so 8 oder sowas. Same in Africa. I went to Africa. Oh, gleich in Afrika. Ich war in Afrika. Und wir, das hat um 10 Uhr angefangen. Lobpreis hat um 10 angefangen. Most people didn't even start coming until 11:30. Und die meisten sind erst um kurz vor 12 gekommen. But the meeting didn't end till like 4 or 5 in the afternoon. Aber das Treffen hat dann auch erst so um 5 Nachmittag aufgehört. They come with their lunch. They spend the whole day. Die kommen dann mit ihrem Mittagessen. It's not like okay, we got church 2 hours. Okay, no, it's das ist nicht so. Oh ja, Gemeinde 2 Stunden, ne? Den ganzen Tag. They live in the church. Amen. Die leben dort. He knows, right? From Kenya. Yeah, church is everything in Africa. In Afrika ist die Gemeinde alles. Here sometimes it's just to get away from their spouse or something. Hier ist es für manche nur, dass sie von ihrem Ehepartner wegkommen. Or their kids, you know. Oder ihren Kindern. Or they get some sleep here, you know. They call. They're on the floor. Oder I feel so refreshed on the Holy Ghost. Oder dass sie ein bisschen schlafen können. I was laughing and then I slept through so frisch im Heiligen Geist. Ich habe 2 Stunden geschlafen. It's called the renewal, the refreshing. Das ist die Erneuerung im Heiligen Geist. The only place they go, they get some sleep, you know. Der einzige Ort, wo man ein bisschen schlafen kann. I was preaching during one of these renewal churches. Ich habe in so Erneuerungsgemeinden gepredigt. More Lord, more Lord, ha ha. Und die haben gesagt, mehr Herr, mehr. And I'm preaching. Und ich habe gepredigt. And people literally snoring in the altar. Und dann haben Leute wirklich vorm Altar geschnarcht. I said, how is that God? Und ich habe gefragt, ja, wie kann das jetzt Gott and they sein? They kind of get away with it, like, oh, I'm just in the soaking, you know. Und die haben gesagt, ja, ich soake einfach ein bisschen. There's a fine line. Ja, das ist eine dünne Linie. Okay, the joy, yes, but the snoring. Ich weiß, die Freude, ja, aber das Schnarchen. Really loud too. I'm trying to preach and richtig laut, also. I was like, what is going on here? Und ich habe gedacht, was geht da? And there's another church I went, and they kept saying their manifestation of the Holy Spirit was only one thing. Ho, ho, ho, ho. Und dann hatte ich eine Gemeinde, die hatte gesagt, ihre Manifestation im Geist war nur so ho, ho. Aber das war so alter Wein. And they all lay on the floor, they went ho, ho, ho, ho, ho. Und die sind alle so ho, ho. And I was going to be preaching, I'm like, what is going on? So I yelled out, Merry Christmas. And the pastor got very offended. Und ich sollte predigen und ich habe dann gesagt, ja, frohe Weihnachten. Merry Christmas. And the pastor got offended. Ho, ho. So I had to just apologize. Also der Pastor hat einen Anstoß genommen, musste ich mich entschuldigen. But I just thought, Lord, this can't be. Ich dachte mir einfach, das kann's nicht sein. I don't think the Holy Spirit was grieved. It was just the pastor was grieved. Ich glaube nicht, dass der Heilige Geist da betrübt war, sondern einfach der Pastor. Okay. Ephesians 1:16. Epheser 1, Vers 16. Okay, Lord, give us supernatural revelation. Herr, gib uns übernatürliche Offenbarung. In the name of Jesus. Im Namen Jesus. Even though they're laughing, let them still understand. Auch wenn sie lachen, lasse ich sie trotzdem verstehen. In Jesus' name. Amen. In Jesu Namen. Amen. Okay, this is a very serious message. Das ist eine sehr ernste Botschaft. It is, I promise. Es ist wirklich. Ich verspreche es euch. Okay. Lord, help me. Lord, Herr, help me. Now I talk like a black preacher. Lord, help me up in here. Ich bin jetzt wie so ein schwarzer Prediger. Herr, hilf mir. Okay. That, there was no soul in that, but it's okay. Bei mir war keine Seele drin. Ja. You try and take it logically. Lord, help me up in here. It's the German translation of African American. Okay. So, it's okay. Deutsche Übersetzung von Afroamerikanern. So basically, I'll just summarize it for you. Ich fasse euch das jetzt alles zusammen. In Epheser 1, Vers 16. Es heißt im Prinzip, may the Father of the glory, möge der Vater der Herrlichkeit, Father is good, right? Vater ist gut, ja. Glory is good, yeah. Okay, Herrlichkeit ist gut. Give you the spirit of wisdom, revelation, knowledge. Euch den Geist der Weisheit, Erkenntnis und how many want that? Geben. Wer möchte das? You want it. Wer möchte das? Because if you have that, those are the keys. Weil wenn ihr das hättet, das ist der Schlüssel. But you want the glory first. Aber ihr wollt zuerst die Herrlichkeit. You get knowledge, but no glory, it's not fun. Wenn ihr die Erkenntnis habt, aber keine Herrlichkeit, das macht but keinen Spaß. The glory is there, aber wenn die Herrlichkeit da ist, then the knowledge, the revelation just easier. Dann ist die Erkenntnis und die Offenbarung, dann ist das einfach. Glory, presence, atmosphere, die Herrlichkeit, die Gegenwart, die Atmosphäre, plus revelation, plus Offenbarung equals, ist very fast manifestation. Sind sehr schnelle Manifestierungen. Fast deliverances. Schnelle Befreiung. Fast answer to prayer. Schnelle Antwort auf Gebet. Even the demons come out faster. Sogar die Dämonen kommen schneller raus. I know some deliverance ministers that really need the glory. Ich glaube, ich kenne einige Befreiungsdienste, die brauchen echt die Herrlichkeit. Because they're taking so many hours, like 10 hours to get it out. Die brauchen 10 Stunden like oder so, bis der rauskommt, weil die kriegen dann am Ende wieder den Dämonen selber. My name is Bob. I'm a deliverance minister. Hallo, ich heiße Bob. Ich bin come Befreiungsdiener. No, komm no, raus. It's just my voice. Nein, es ist nur meine Stimme. I am a deliverance minister. Ich bin ein Befreiungsdiener. Don't touch the ring. Give me the ring. Gib mir den Ring. So they need a little glory. Die brauchen mehr Herrlichkeit. Sometimes you're casting a demon out so long. Manche treiben den Dämon so lange aus. Du bist so müde. And you say, why don't you come out? Und dann fragst du, warum kommst du nicht raus? The demon says, I'm tired too, but I don't want to go. Der Dämon sagt, ja, ich bin auch müde, aber ich will nicht gehen. The demon says, why should I come out? Und dann fragt der Dämon, ja, warum soll ich denn rauskommen? Well, for one, I have to go to work in an hour. Und dann sagt er, ja, ich muss in einer Stunde zur Arbeit. I've been here all night. Ich bin hier schon die ganze Nacht. Then you do the nuclear option. Und dann machst du die letzte, der letzte Ausweg. Ja, wenn du nicht rauskommst. I know what you're thinking. Oh, lake of fire. No. Nein, du, ich weiß, was I send you to my mother-in-law. Und sagst du, wenn du nicht rauskommst, schicke ich dich zu meiner Schwiegermutter. Und dann sagst du, Massenbefreiung. No, I'm kidding. We have a nice mother-in-law. Okay. Ich habe eine sehr freundliche Schwiegermutter. Aber der Vater der Herrlichkeit gibt euch den Geist der Weisheit, Offenbarung und Erkenntnis. It's a key. So you can know. Das ist ein Schlüssel, dass ihr wissen könnt. Die Hoffnung eurer Berufung. Your destiny. Deine Bestimmung. How many want to know your destiny? Wer möchte seine Bestimmung That's kennen? That's the number one prayer most people ask me. Das Hauptgebet, um was ich mich die meisten bitten. Most Christians, their deepest desire. Das tiefste, die tiefste Verlangen von den meisten What Christen am I called to do? Wofür bin ich berufen? A secular job, ministry. Ist es ein Job in der Welt? Ist es ein Dienst? Besides, you know, pay my bill, help me pay the bills. My back is hurting, Lord heal me. Rechnen, who did I marry? Okay, that's important. Wenn ich heirate, mein Rücken. Aber das ist for me, that's always been, what is my destiny? What do I do with this salvation? Was ist meine Bestimmung? Was mache I'm young, ich mit dieser Erlösung? Which way should I go in my life? Show me. Wo soll ich hingehen? Because if you can find that, weil wenn du das finden and you go kannst, that way, und du gehst everything Weg, your life starts to click. Dann wird alles in deinem Leben einfach zusammenkommen. It's probably the most important thing. Das ist eigentlich das Wichtigste. After you're saved. Nachdem du errettest bist. If you don't follow your destiny, weil wenn du nicht deiner Bestimmung folgst, then you just go in circles in the desert. Dann gehst du einfach nur im Kreis just living in the desert. Dann bist du errettet, aber du lebst einfach in der Wüste. How many want to find your destiny? Wer möchte seine Bestimmung finden? In the glory. In der Herrlichkeit. Amen. The glory will help you. It'll light the way. Die Herrlichkeit wird dir dabei helfen. Die wird dir den Weg leuchten. So he says that the Father glory, you'll know the hope of your calling. Also du kennst die Hoffnung deiner Berufung. You'll know the working of his power. Du kennst das Werk seiner Kraft. You understand how the power works in the glory. Du wirst verstehen, wie die Kraft in der Herrlichkeit funktioniert. Now, I see a lot of power ministries. Ich sehe viele Dienste, die sehr viel Kraft haben. And sometimes they're good. Und oft sind sie auch sometimes gut. There's no glory on it. Aber manchmal ist da keine Herrlichkeit it's like drauf. Mechanical almost, like, und dann okay, ist es einfach mechanisch. Line you up, say this, okay, put your left hand in the air. Mach das so, mach das I'm so, mach das so. All on your right ear und ich mache jetzt Öl dir aufs rechte Ohr, sag diese drei Worte. It's not, you know, it's missing something. Da fehlt einfach etwas. Missing God, the glory. Es fehlt Gott, es fehlt die Herrlichkeit. I don't want just the power of God, I want God. Ich möchte nicht nur die Kraft Gottes, ich möchte Gott. Ich möchte seine Gegenwart spüren, ich möchte seine Liebe spüren. Moses said, I want to see your face. Thank you for the power, thank you for the provision, but I want to know you. Mose hat gesagt, ich möchte dein Angesicht sehen. Danke für die Kraft, danke für die Versorgung, aber ich möchte dein Angesicht sehen. It's the hamburger I ate. Das ist der Hamburger, den ich gegessen habe. The beans too, yeah. I'm only human. Okay. Ich bin nur menschlich. I'm getting so drunk in the spirit. So, just forget that part. Edit it out. Also schneide das lieber raus. There's so much joy here. Okay. So how many like that? Not that, but what I'm saying. Ihm gefällt, was ich davor gesagt habe. Glory, Father, the Father of glory. Der Vater der Herrlichkeit. We know Jesus, but you need to know the Father too. Wir kennen Jesus, aber du musst auch den Vater kennen. The Father of glory. Der Vater der Herrlichkeit. Spirit of wisdom, revelation, knowledge. Gibt dir den Geist der Weisheit, Offenbarung und der Herrlichkeit, um die Hoffnung deiner Berufung zu erkennen. Power, das Wirken seiner Kraft. The riches of his inheritance in the saints. Die Reichtümer seines Erbes in den Heiligen. If you keep reading it, even says and even unto the raising of the dead. Und wenn du weiterliest, dann heißt es sogar zum Aufwecken der Toten. Not only in this age, but in the age to come. Nicht nur in dieser Zeit, sondern in der Zeit, die kommen wird. So you get revelation on how to go into the future and bring it to the present. Also du wirst Offenbarung bekommen darüber, wie du Dinge aus der Zukunft in die Gegenwart bringen kannst. That's what God's been doing a lot with us lately. Das hat Gott viel mit uns getan in letzter Zeit. Well, I'll see something in the future. Wo ich etwas in der Zukunft gesehen habe. And the Lord said, it's not really future. Und der Herr gesagt hat, das ist nicht wirklich in der Zukunft. If you go up to it, it's actually waiting for you. Wenn du dahin gehst, dann wartet es auf dich. Well, Lord, no, it's going to come when it comes. Und ich habe gesagt, Herr, nein, das wird schon kommen, wenn es kommt. Before the world was created, I already prepared it for you. Aber der Herr hat gesagt, bevor die Welt überhaupt erschaffen wurde, habe ich es schon für dich bereitet. Right. Ephesians, God, was it 2:10? God predestined or preplanned everything waiting for you to go in it. Walk into it. Gott hat die Dinge schon geplant, dass du in ihn wandelst. So he'll show me something. Also hat mir etwas gezeigt. And I go, okay. Und habe ich gesagt, okay. Where I'm standing, that looks like future. Wo ich jetzt stehe, das sieht das aus wie Zukunft. But I'm going to go in the glory. aber ich gehe in die Herrlichkeit. Now there's no distance of time. Und da ist kein Unterschied in der And Zeit. And I can pull something maybe that's 10 years down the road into the present. Und da kann ich etwas, was vielleicht 10 Jahre noch entfernt scheint, kann ich in die Gegenwart holen. How many want to be someone that a person beyond your time? Wer möchte jemand sein, eine Person jenseits ihrer Zeit? Man, I feel the glory here. So when we were in France, ich spüre die Gegenheit, Herrlichkeit hier. Als wir in Frankreich waren, Ruth Heflin was like a mentor, mother to us. Da war Ruth Heflin so eine Mentorin für uns. She would give me these prophecies, you know? Und sie hat so Prophezeiungen gegeben. You're gonna rent the building that Benny Hinn rents, and every 3 months you're gonna do a crusade like Catherine Coleman and all this. Ihr werdet das Gebäude mieten, das Benny Hinn auch gemietet hat, und ihr werdet Einsätze haben alle 3 Monate und so weiter. Like she would go to countries and the presidents would open up, she could prophesy to the president. Und sie ist in Länder gegangen und dann konnte sie zum Teil auch den Präsidenten über sie prophezeien. And the Lord showed us that's what we were gonna do. Und der hat uns gezeigt, dass wir das auch tun werden. Thought, oh, must be in the future. I'm not, you know, I'm just dachte, little David, ja, okay, little Stephanie. Muss irgendwann in der Zukunft sein. Ich bin ja nur kleiner David. And the Lord gave me this revelation. Und er hat mir diese Offenbarung gegeben. When are you gonna do it? Und er hat gesagt, wann wirst du es tun? Had just died. Und sie war gerade verstorben. And I said, oh, I'm waiting for you to do it. Und ich habe gesagt, ja, ich warte einfach, dass in du the es glory, tust. It's, there's no time. Aber in der Herrlichkeit ist keine Zeit. I already pre-created, predestined. Everything in your life waiting for you to see it so you can walk into it. Ich habe alles im Leben schon vorherbestimmt und warte eigentlich nur, dass du darin eintrittst. And it hit me hard. Und das hat mich getroffen. What? Was? I've been doing almost nothing for all these years. Ich habe in der ganzen Zeit fast nichts gemacht. It's waiting for me. Und es hat auf mich gewartet. So I started writing down all the I looked for all the prophetic words I got. Und ich habe dann einfach nach all den prophetischen Worten geschaut, die ich bekommen habe. In the glory. Und ich habe das in die Herrlichkeit gebracht. I got in the glory. Ich bin in die Herrlichkeit gegangen. Them. Ich habe sie ausgesprochen. And then when I got out of the glory, I said, und als ich aus der Herrlichkeit rausgekommen bin, habe ich gesagt, okay, that's where the faith, meets glory. Da trifft der Glaube die Herrlichkeit. Because some people are faith people but no glory. Manche sind Männer des Glaubens, aber ohne Herrlichkeit. By faith, God's going to show up tonight. By faith, He's going to move. Im Glauben, Gott wird sich heute auftauchen. Im Glauben wird er sich bewegen. Even if Jesus and the Holy Spirit does not come tonight, He's still going to move. Und die sagen dann sogar wenn Jesus und der Heilige Geist heute Abend nicht kommen, wird er sich trotzdem bewegen. But he's welcome to join us if he wants. Er kann aber, ist willkommen, auch dabei zu sein, wenn er möchte. I want glory. Aber ich möchte die Herrlichkeit. I said, well, logically, how do I rent this building? Let me find out. Aber ich habe mir gesagt, okay, logisch gesehen, wie schaffe ich es, dieses Gebäude zu mieten? I called the big Word of Faith Church who invited him. Also habe ich die Gemeinde eingeladen, die ihn dort angerufen, die ihn dort eingeladen hat. And I make an appointment. Und dann habe ich einen Termin mit denen das Gebäude gehört hat, ausgemacht. Also in der Herrlichkeit. Your right brain picks up the creative, the prophetic, the supernatural. Deine rechte Gehirnhälfte bringt so dieses Kreative, das Übernatürliche. But then so. The left brain, the logical side of your brain, aber has to also faith walk it out. Seite, die logische Seite deines Gehirns braucht auch diesen Glauben, um in diesen Dingen zu gehen. And visions, und du bekommst vielleicht viele von euch Worte, Prophezeiungen, so Visionen und Träume, ja, und es fühlt sich so real an. But you have to learn how to walk into them. Aber du musst auch lernen, darin two zu wandeln. Things. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. So I just made an appointment. Also habe ich einfach einen Termin gemacht mit denen, und als ich da reingetreten bin. I didn't feel anything, I didn't feel goosebumps, ich habe nicht irgendwas nothing. Gespürt, keine Gänsehaut but oder the fact nichts. That I obeyed by faith, I make an appointment. Aber die Tatsache, dass ich im Glauben gehorcht habe und diesen Termin gemacht habe und gesagt habe, ich möchte diesen Raum anmieten. Said, what is this for? Und ja, dann hat er gefragt, ja, wofür ist das? Is it a car insurance company? Is it real estate? Is it religious? Ist es für Autoversicherung oder was? Oder ist es religiös? Ja, religiös. Oh yeah, we had this Benny Hinn, more Cirillo guys come. Ah, wir hatten ja auch Benny Hinn und so Leute da. This is a French businessman, right? Das war ein französischer Geschäftsmann. Who is it? Who's the preacher? Und dann hat er gefragt, ja, wer ist der Prediger? I was so embarrassed, because ich war so, just me, war mir so peinlich, ja. I wasn't a big known famous guy, nothing. Mich kannte doch keiner. Also. And I said, David Herzog. David Herzog. What was that? David Herzog. David Herzog. He said, "Oh, I heard of you." Ah, ich habe von ihm gehört. I said, "Now you're mocking me, sir." Ah, jetzt machst du dich über mich lustig. He said, "No, I heard. How did you hear of me? It's impossible." Und er hat gesagt, wie hast du von mir gehört? Less than 1% Christian in France. Das weniger als 1% Christen in Frankreich. And you are a businessman. Und du bist ein Geschäftsmann. He says, "I'm also a Baptist pastor." Er hat gesagt, nee, ich bin auch Baptistenprediger. This is my day job. Das ist mein Tagesjob. And you had a revival that went for 6 months straight. Und du hattest eine Erweckung, die 6 Monate lang ging. And half my church came. Und die Hälfte meiner Gemeinde kam. But because I was jealous, I didn't come. Aber weil ich eifersüchtig war, bin ich nicht gekommen. I was jealous of that pastor who had the revival. Und ich bin eifersüchtig auf den Pastor gewesen. And lately the Lord told me to repent. Und der Herr hat mir aber gesagt, ich soll Buße tun. And I said, I'm sorry, Lord, give me a second chance. Und ich habe gesagt, tut mir leid, Herr, gib mir eine zweite Chance. And I said, we're taking the revival to the stadium. Und dann habe ich gesagt, wir bringen die Erweckung ins Stadion oder in dieses Zentrum dort. Okay. And Ruth Heflin told me. You'll do it every 3 months. Und Ruf Heflin hat mir gesagt, ich tue das alle drei Monate. Und der hat mir gesagt, don't worry about the price, because the price normally was too big. Mach dir keine Sorgen um den Preis, weil normal war kostet das viel zu viel. I'm going to call the mayor. We're going to lower it very, very low. Ich werde die anrufen und wir werden das sehr niedrig setzen. In fact, why don't you do it every 3 months if you like? Wenn du möchtest, kannst du das alle drei Monate machen. So there was a prophecy that was waiting for me. Also die Prophezeiung hat auf mich gewartet. And I was waiting for the prophecy. Und ich habe auf die Prophezeiung gewartet. So many things, I'm realizing it's already there. Und da sind so viele Dinge, wo ich realisiere, dass die eigentlich schon da sind. If you can see it, wenn du das sehen kannst, you can have it. Dann kannst du es haben. Abraham. Abraham. As many stars as you see, I'm going to give to you children. So viele Sterne, wie du siehst, ich werde sie deinen Kindern geben. As far as you can see the land, I'm giving you the land. So weit wie du Land sehen kannst, das Land werde ich dir geben. So we know, and you know, I'm sure now here, I've preached before about speaking in the glory. Ich habe ja auch davor schon gesprochen über Sprechen in der Herrlichkeit. Right? We preach this, declare a thing. Du sprichst eine Sache. Und glory plus the spoken word equals creative miracles. Herrlichkeit plus das gesprochene Wort ist kreative Wunder. But there's another level. Aber da gibt's noch eine andere Ebene. That you can think on a frequency of glory that also creates. Dass du auf einer Ebene der Herrlichkeit denkst, die auch kreiert. The Bible says, "I'll do exceedingly above what you ask or decree." Or think. Die Bibel sagt, ich tue über das hinaus, was du bittest oder denkst. And I thought, that's true. Und ich dachte, das ist wahr. Many times you can be praying with strong in Jesus' name, be healed, heal grandma. But your mind is thinking, should bury her in Stuttgart or Berlin closer to the family? Also vielleicht betest du gerade und sagst, ja, bitte heile Oma, aber in deinem Kopf denkst but du schon, ja, ist es günstiger, sie dort oder dort zu begraben. You're saying it really strong, in Jesus name, you'll be healed. Aber du sagst es sehr stark, in Jesu Namen sei geheilt. You know, it's cheaper maybe in Berlin, because they already have a family grave, but she lives here. Vielleicht ist es in Berlin günstiger, die haben da schon ein Familiengrab, aber wie das kostet, das zu transferieren und so. Du hast halt das logische Denken. Your thoughts, das Problem ist, deine create, Gedanken just like words create. Erzeugen genauso wie Worte erzeugen. I'm realizing the thoughts create. Ich habe das festgestellt, dass die so Gedanken das erzeugen. Also deine Sprechen und deine Gedanken müssen auf derselben Ebene sein. For example, how many worship the Lord and then sometimes you'll start to declare things for a while. Wie viele right? beten den Herrn an und after, dann fängst du an, Dinge zu deklarieren. Sometimes I'll do an hour. I'm just declaring manchmal mache ich das für eine Stunde. But then you think about it for like what, 2 seconds? Und dann denkst du da 2 Sekunden drüber nach. And the Lord told me one day, lay down. Und er hat mir einmal gesagt, leg dich hin, hör ein bisschen Soaking Music. Now I want you to see by faith. Und jetzt möchte ich, dass du im Glauben siehst. Or imagine. Oder dir vorstellst. Everything you just prayed. Alles, was du gerade gebetet hast. For the next hast. Hour. Für die nächste Stunde. Not for 2 seconds. Nicht für 2 Sekunden. So I was just soaking and I was seeing the Crusades. I was seeing this door also opening, the property we needed, the cameras. Ich habe die Einsätze gesehen, ich habe die Kamera gesehen, just, ich habe die Totenauferweckung gesehen, all das, was er mir so gezeigt hat. Hour, und als ich aus dieser Stunde herauskam, like da habe ich Nachrichten bekommen, Einladungen, einfach Türen, die sich geöffnet haben. Das war ganz verrückt. Von den Dingen, die ich gesehen hatte. Because the looking, oh, weil, this is a good one. Weil das Schauen, as I'm looking at the future, während ich in die Zukunft schaue, if I'm in the glory, wenn ich in der Herrlichkeit bin, the future's looking at me, dann schaut die Zukunft zu mir zurück and it thinks I'm already there. Und denkt, ich bin schon da. It doesn't see me in the past. Es sieht mich nicht in der Vergangenheit. So, oh, he's already here. Oh, er ist schon da. And it starts to manifest. Und dann manifestiert es sich. Because there's no time in the glory. Weil in der Herrlichkeit gibt es keine so Zeit. So if I'm seeing in the spirit, also was ich im Geist sehe, oh man, are you getting revelation? Oh, kriegt die Offenbarung. Isaiah said, by his stripes we were healed. Durch seine Striemen sind wir geheilt, sagt er. Aber er hat es tausende Jahre vor den Striemen gesagt. He's back here. Er ist irgendwo hier. Er sieht das Kreuz. How many believe that Jesus died for your sins? Wer von euch glaubt, dass Jesus für eure Sünden gestorben ist? Stripes, you could be healed. Dass durch seine Striemen du geheilt bist. How many believe if he did not die on the cross, you could not be saved? Wer von euch glaubt, dass wenn er nicht am Kreuz gestorben wäre, könntet ihr nicht errettet werden? Believe if he did not take the stripes, you could not be healed? Wer von euch glaubt, dass wenn er diese Striemen nicht genommen hätte, dass er so nicht how did Abraham's faith be considered as righteousness, not works? Aber wie konnte dann Abrahams Glauben ihm zur Gerechtigkeit gerechnet werden how vor dem Elijah Kreuz? Raise the dead? Wie konnte Elisa die Toten auferwecken? You say, well, he was going to die in the future, so that's why. No. Du sagst ja, weil er in der Zukunft sterben würde und deswegen. Dies, wenn deine Oma ein Erbe für dich hat, wenn sie stirbt, you gotta wait till she's dead, usually. Dann musst du nochmal warten, bis sie tot ist. So what was it? Also was war es? What it was, was es war? He was in the, looking in the future. Er hat in die Zukunft geschaut. When he's not in the spirit, wenn er nicht im Geist ist, it's future. Dann ist es but die when he's in the spirit, aber wenn er im Geist it's ist, present tense. There's dann no time. Ist es wie Gegenwart. Dann ist he's looking Zeit. At a pre-existing future event. Da schaut er auf ein schon zuvor existierendes zukünftiges Ereignis. If you can see it, you can have it now. Und wenn du das sehen kannst, dann kannst du es haben. King David should have dropped dead at the ark. König David hätte eigentlich bei der vor der Lade tot umfallen. But he was seeing the future glory. Aber er hat die zukünftige Herrlichkeit gesehen. So he didn't drop dead like we don't drop dead now. Also ist er nicht tot umgefallen, wie wir auch nicht tot umfallen. Man, so what are you seeing? Where are you? Are you in the past, the present, also or the future? Also was siehst du? Wo bist du? In der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft? You've now entered the glory zone. Also ihr habt jetzt die Glory Zone betreten. So even Jesus, when he said, Mom goes, hey, we need a miracle. Can you, you know, turn some water to wine? Auch als Jesu Mutter zu ihm gekommen ist und gesagt hat, ja, wir brauchen Wunder, kannst du ein bisschen Wasser zu Wein tun? Oder kannst du was tun? Da ist kein Wein mehr. Und dann hat Jesus gesagt, nee, kann ich nicht. He has not done anything yet, miraculous. Er hat noch keine Wunder getan zu dem Zeitpunkt. I can't show myself yet who I am. Und er hat gesagt, ich kann auch nicht zeigen, wer ich bin. The Son of God. Der Sohn Gottes. Mother, it is not the time. Er sagt, Mutter, jetzt nicht. But we think. He's like, oh, false humility. Oh, I don't want to show off, Mom. Wir denken, ja, vielleicht please, ist das so falsche Bescheidenheit. Okay. No, ah, ich will like nicht this. Angeben oder so. Nein, no, nein, das war es nicht. The time. Nein, es war noch nicht die Zeit. Not time. Nicht. Nicht nein. Die Zeit. Sorry, I don't know what I said. Niet is Russian. Nicht. And then she sees the future of Mary because she had the prophecy. Und dann sieht Maria sieht die Zukunft, weil sie hatte die She was living in the future. Offenbarung. She knew the call. Sie kannte die Berufung. The angel visited her. Der Engel hatte sie besucht. She heard something different. Sie hatte etwas anderes gehört. She said no, okay. Sie sagt nein, guys, okay. Whatever Jesus tells you, just do it. Und er hat dann gesagt, okay, was immer Jesus auch sagt, mach das. Er wird schon machen. He just said no. Nee, er hat gerade nein gesagt. She heard yes. Sie hatte ja gehört. Oh yeah, yeah, okay. Thank you, oh, Jesus. Yeah, okay, yeah, danke, so whatever Jesus. Instructions also, he tells you, just do it. Was auch immer er euch sagt, das macht ihr. And Jesus said, oh, my mama's already there. Ah, er hat gesagt, ah, meine Mama ist schon dort. Now I have to do it. Jetzt muss ich es machen. Syrophoenician woman said, please heal my daughter. Syrophoenizische Frau, die gesagt hat, bitte heile She's meine Frau. She's not Jewish. Sie war nicht jüdisch. And he said, no, I'm only here for the lost tribe of Israel. Und er hat gesagt, ich bin eigentlich nur für den verlorenen Stamm Israel. You have to wait till a guy named Saul becomes Paul and get saved many years, and then you Du musst eigentlich warten, bis jemand wie Paulus kommt und errettet wird und dann für die Heiligen. And she was in the future, but even the dogs get the crumbs. Aber sie war in der Zukunft. Sie hat so gesagt, sogar even the least in the kingdom, you love them and you will save them. Meaning eventually. Das, was runterfliegt. Eventually. Ja. And he's oh she's there and he changed what he said. Sie ist auch da und dann hat er es And verändert. She was healed. Und sie wurde geheilt. How many get in Revelation? Wer bekommt die Offenbarung? How many have something in the future, but it's not in the future. It needs to come now. Wer hat etwas in der Zukunft, das ins Jetzt kommen muss? I've used this for crusades, stadium events. Ich benutze das für Einsätze, Last year we Stadien. Did 15 countries. Letztes Jahr waren wir in 15 many Ländern. Of them were stadium events, many. Viele davon waren so Stadions. And also in Israel we saw more souls saved than any other year. Und in Israel haben wir mehr Seelen errettet gesehen als in jedem anderen Jahr. 1,580 Jewish Israelis got received Jesus. 1,580 Maybe tomorrow I'll show you another Jesus video or Sunday another video of this one. Also vielleicht werde ich da Very few people know how they're doing these big ones. Und Very few people are doing big outreach in Israel. Und sehr wenige machen solche große Events in Israel. The last 2 years we saw more Jews in Israel get saved. In den letzten 2 Jahren hat man mehr Juden in Israel errettet gesehen. And the last 2 years I've seen more Muslims than I've ever seen get saved. Und auch mehr Muslime als je zuvor. So the gospel is the Jew first. Also das Evangelium ist für den Juden zuerst. It will accelerate the Gentile harvest. Und das wird dann aber auch die Ernte unter den Heiden beschleunigen. Every time I bless Israel. Ich habe das Geheimnis gefunden, jedes Mal, wenn ich Israel segne, zur Erlösung hin, it speeds up the worldwide salvation. Dann beschleunigt es die weltweite Erlösung. Why? Because Jesus said, Weil Jesus gesagt I'm not coming hat, back here ich komme nicht zurück, until, bis he didn't say until North Korea gets saved, er hat nicht gesagt, bis Nordkorea errettet wurde, until Saudi Arabia gets saved, er hat nicht gesagt, bis, till you in Israel say, er hat gesagt, bis ihr in Israel blessed sagt, is he who comes in the name of the Lord. Gesegnet ist der nachkommt im When Namen a certain des Herrn. Remnant of Jews in Israel gets saved, it triggers his return. Wenn eine gewisse Anzahl an Juden in Israel errettet wird, dann wird seine Wiederkehr auch dadurch ausgelöst. But before that, it triggers a worldwide harvest. Aber davor wird es auch eine weltweite zweite Ernte auslösen. So Paul said, I magnify my ministry by going to the Jew first and then winning the Gentiles. Und deswegen sagt Paulus, ich vergrößere meinen Dienst, indem ich zuerst zu den Juden gehe und dann zu den Heiden. And actually, you guys, your church has supported our outreaches several times. Und eure Gemeinde hat unsere And I believe that's one real reason why God's blessed you like crazy. Und deswegen glaube ich auch, dass Gott euch deswegen so segnet. Amen. Amen. It's not politics. We're talking Bible. Das ist nicht irgendwie Politik, wir reden hier über die Bibel. Just talking salvation. Amen. Da geht es nur um Erlösung. How many want to see Jews get saved? Wer möchte sehen, dass die Juden errettet Because werden? They gave us the gospel. Weil sie haben uns das Evangelium gebracht. 12 Apostles, Jesus, so we owe it to pray for their salvation. Apostel, also schulden wir es ihnen. Especially now. Insbesondere jetzt. Something's happening there. Etwas passiert dort. I can't believe it. And I just got a call last week. They want me to do another one in May. Und ich habe jetzt auch letzte Woche einen Anruf bekommen. Die wollen, dass ich in Mai wieder dorthin gehe. I have to change my schedule. Und ich musste jetzt schon wieder meine Pläne ändern. And I know there's a war coming, so hopefully the flights are still going in May. We'll see. Und sieht so aus, als würde ein Krieg kommen. Also hoffe ich, dass da im Mai noch Flüge gehen. How many want to come with us to Israel? Wer möchte mit uns nach Israel kommen? After the war, it's after. Nein, nach dem Krieg. It's in October or September. We got a lot of time. Es ist im Oktober oder September. The wars are not so long there. They're not like 6 years. They're like Die Kriege dauern nicht so lange dort. Months, you know, so ein paar Wochen. So they're quicker now. Die sind technology schneller. And AI, everything's schneller faster. Mit Technologie und künstliche Intelligenz und so. But how many want to walk into what God has for you? Wer möchte in das gehen, was Gott für sie hat? Before you were in your mama's womb, He knew you. Bevor du im Leib deiner Mutter warst, kannte er dich. He foresaw your destiny. Er hat dein deine Bestimmung schon gesehen. The baby comes out. Das Baby kommt raus. If you could ask the baby, wenn du das Baby fragen könntest, excuse me, baby. Entschuldigung, Baby. What did God tell you you're going to do here? Was hat dir Gott gesagt, dass du hier tun würdest? If he could speak, he would tell you. Wenn er sprechen könnte, würde es dir But sagen. He just, aber er schreit halt. It's like alien for him. He's like, oh, umbilical cord, the cutting it. Oh, das ist für ihn alles irgendwie wie. He was in the womb. He was nice, warm, cozy. Er war da drin, da war es schön warm und bequem. Drinking. And one day judgment day came, a hole opened, his head kam der Tag des jüngsten Gerichts, da ging's auf und sein Kopf geht durch. Und dann kommt er da raus. And the gravity of this earth is different than heaven. Und die Gravitation auf der Erde ist ein bisschen anders als der Himmel. The oxygen is different. He's trying to talk. He's like, Sauerstoff ist anders. Er versucht zu reden. The doctor hits his butt. And said, "This is your mom. This is your dad." Der Doktor sagt, ja, das ist dein Mama, das ist dein Papa. Naked, blood. And they cut his feeding tube. No, don't cut my feeding. Und dann schneiden sie die Houston, we have a problem. Wir haben ein Problem. Lost the feeding tube. And then they go, "This is your mom. This is your dad." He can't talk. Und er kann nicht reden. Also, and his first words are. Und die ersten Worte sind. Some of you still haven't been delivered from that trauma. Manche von euch sind von diesem Trauma noch nicht befreit worden. And then they're poking you like an alien, you know? Und dann poking you, observing sie dich wie so ein Alien. Shots, pinky, geben dir irgendwelche Spitzen, weighing you, how much you weigh, wiegen like, dich, was geht davor? And your mind is perfect. Und dein Verstand ist you just perfekt. Came from heaven. Du kommst gerade aus dem But Himmel. You don't know the language now. Und du weißt nur nicht, was du sagen, wie You're du sprechen getting a rash on your butt. Sorry? Your butt feel like is a rash because they didn't change your diaper. Ja, und dann kriegst du so einen Ausschlag auf deinem Po, weil sie deine Windel and you nicht gewechselt say, haben. Please change my diaper now. Und du möchtest eigentlich sagen, wechsel But bitte meine Windel. But it comes out like this. And they go, oh, cute, aber es kommt he's einfach talking. So. Oh no, change the diaper. Cute. And then. He's so cute. No, cute. So, so süß, er redet. If you don't change my diaper, I'm calling social services. You know? Nein, wenn du meine Windel nicht wechselst, dann rufe ich die Gesundheitsbehörde an. So we all grew up in this problem. Also wir sind alle da aufgewachsen. And one day you got saved. Und eines Tages wirst du errettet. And you say, okay, I can't remember what God told me. Ich weiß nicht mehr, was Gott mir gesagt hat. But Jeremiah 1:5 says he knew him, the prophet. Aber in Jeremia heißt es, I knew you and called you as a prophet. Ich kannte dich und habe dich berufen als ein Prophet. And Sunday I'm going to be preaching again. I'm going to explain about how your spirit man. Und am Sonntag werde ich nochmal predigen und da werde ich erklären, the full destiny. Wie in deinem Geist Menschen die deine volle Bestimmung kodiert ist. Und sorry? How to access und wie du darauf Zugriff bekommst, auf deine Zukunft, that God put in your spirit. Wie du auf die Bestimmung, die Gott in deinen Geist gesetzt hast, zugreifst. Er hat sie, weil es heißt, er hat sich erkannt und er hat dich berufen. Wer möchte Amen. Seine Berufung erkennen? And Stephanie is also going to share some powerful stuff tomorrow. Und Stephanie wird morgen auch starke She's been Dinge mitteilen. Crazy glory stuff. Sie hat power, starkvolle Dinge gesehen. Like, beyond. Wirklich jenseits. Signs and wonders. We were in Japan. Crazy signs and wonders. Wir waren in Japan. Verrückte Zeichen. We're in Philippines. Wunder. She said witchcraft is going to be broken here. Wir waren in Philippinen. Haben and gesagt, as she spoke, a 5.2 earthquake hit the whole auditorium. Hexerei ist gebrochen und als sie das gesagt hat, hat so ein Erdbeben das Gebäude erschüttert. We believe something earth-shaking for Germany. Und wir glauben auch an etwas, dass die Erde erschüttern wird für Deutschland. But let me finish with this. Aber lass mich damit abschließen. When the glory is present. Wenn die Herrlichkeit gegenwärtig when I'm in contact with another glory, wenn ich im Kontakt mit der Herrlichkeit stehe, that I've not had before, den ich davor nicht hatte, and I want an impartation, und ich möchte eine Zuteilung, I don't just get a prayer, dann hole ich mir nicht nur ein Gebet, I will give something physical, tangible, and sow into it. Dann möchte ich etwas Physisches und möchte da hineinsehen. Warum? It's not just about if I give money, I get more money. No. Es ist nicht, geht nicht nur darum, ja, wenn ich Geld gebe, dann bekomme ich I'm auch mehr Geld. I'm honoring another glory or revival or gifting. Dann ehre ich eine andere Herrlichkeit, eine andere and as I Gabe. Honor it, und während ich das ehre, a portion of it comes on my life. Kommt auch eine Portion davon auf mein Leben. So with Ruth Heflin, that's what we did. We would honor her. Und das haben wir auch bei Ruth Heflin getan. We wir haben bless sie geehrt, her, wir haben sie gesegnet. Or revivals I've been to. Bei den Erweckungen, bei denen ich war. And many people got prayer like 10 times, you know? Und wir haben auch mehrmals Gebet bekommen. We would even get prayer sometimes. Manchmal haben wir nicht mal Gebet bekommen. Come back to France with the same impartation. Aber wir sind nach Frankreich gekommen. The same signs and wonders, the same favor. Mit denselben Gunst, mit derselben Wundern. Because we honored even with our offering what was carried. Weil wir mit unserer Gabe das geehrt haben, was sie getragen hat. Acts 4, the 12 apostles. In Apostelgeschichte 4, die 12 Apostel, da war eine Erweckung. And they also gave at the feet of the apostles. Und die haben zu den Füßen der Apostel ihr Geld gelegt. Even someone sold a land and they gave the offering in the offering the when they sold their land. Und manche haben sogar ihr Land verkauft und haben das in die Sammlung gegeben. And the Bible says, and the same grace came on them all. Und es heißt, dieselbe Gnade ist auf sie alle gekommen. Grace can also mean glory. Und Gnade kann auch Herrlichkeit ability, heißen. Impartation. Oder eine Zuteilung. It was no longer just the 12. They shared everything in common, and there was an explosion of glory. Es war nicht mehr nur die 12. Sie haben alles miteinander geteilt, und da war eine Explosion. Philip was just feeding the widows. Now he's an evangelist, reaching a whole city. Philippus hat nur die die Armen gefüttert, und dann später war Evangelist. And it says not one lacked anything among them. Und keinem hat irgendetwas gefehlt, heißt es. So we were missionaries by faith. Also, wir sind Missionare no im Glauben. Wir hatten kein Geld, aber wir hatten Glauben. And we go these places, und wir sind an all diese Orte gegangen. We had, wir haben gegeben, was we wir hatten. From the Lord, wir haben vom Herrn empfangen. Ministry began to explode. Und unser Dienst ist explodiert. Favor began to explode. Und wir hatten Gunst. Finances began to explode. Finanzen sind explodiert. A car was, two cars were given to us. Und wir haben zwei Autos geschenkt bekommen. And all these doors began to open. Und all diese Türen sind and aufgegangen. He said, because you honored my glory, und er hat gesagt, weil ihr meine Herrlichkeit geehrt habt, I can trust you with heavenly riches. Kann ich euch mit himmlischen Reichtümern vertrauen. If I can trust you with the earthly riches, er sagt, wenn ich euch mit den irdischen Reichtümern vertrauen like kann. Me give my car away one time, ich habe zum Beispiel auch einmal gesagt, mein Auto this, soll ich weggeben und so weiter. Then I can trust you with wenn ich euch damit vertrauen kann, sagt er, dann kann what, ich euch auch mit himmlischen really Gütern vertrauen. I want the glory. Was möchte ich? Ich möchte die Herrlichkeit. Ich möchte Nationen errettet sehen. Ich möchte Menschen like vom Toten auferstehen. Do I want more cars? No. Möchte ich mehr Autos? Nee. Do I want money just for money's sake? No. Möchte ich Geld einfach nur, dass ich Geld habe? Nee. I will use it as an exchange in the glory, ich werde just like es fasting, als einen Austausch I'll exchange food in der for glory. Herrlichkeit nehmen, genau wie like food when you fast. I'll give up food to have more of God. Ja, genau wie beim Fasten, da gebe ich auch Essen auf, um einfach mehr Herrlichkeit zu haben. If I have to repent of sin, I'll repent of sin to get more of God. Auch bei wenn ich für ein Buße tue, dann tue ich Buße, um mehr von Gott zu bekommen. If I need to give in the offering to open up the heavens, I'll do it. Und wenn ich etwas geben kann, um die Himmel aufzutun, dann tue ich das. The goal is heaven. Aber das Ziel ist der Himmel. Whatever it takes to get that open heaven. Was auch immer es braucht, um diesen offenen Himmel zu haben. If I have to repent into it, fast my way into it. Wenn ich Buße tun muss, wenn ich fasten muss, wenn ich Lobpreisen muss für 8 Stunden, bis es kommt, dann mache ich das. Now, some of you are love, praise and worship. Viele von euch lieben Lobpreis und Anbetung. You're strong in that, ihr right? seid sehr stark darin. But you don't like to give big. Aber ihr mögt es nicht zu geben. Others, you are givers. Andere von euch sind vielleicht Geber. I don't want to spend too much time praying. Aber sagt, ja, ich möchte nicht five so viel Zeit only, beten, mit Gebet verbringen. So ja, 5 Minuten you're maximal. Weak, you want to make it your strength. Also, wo auch immer du schwach drin bist, da möchtest some du stark you don't drin like werden. To fast at all. Manche von euch mögen es überhaupt nicht zu fasten. Your flesh is strong. Dein Fleisch ist so stark. Like the Star Trek. Or Star Wars? The force is strong in this one. Wie bei Star Wars, die Macht ist The flesh stark is strong in this one. He cannot fast 1 hour. You know? Das Fleisch ist stark in ihm. Er kann keine Stunde fasten. So fasting, it does help you sensitize your spirit. Also das Fasten, das macht dich sensibel im Geist. I fast every day in between my three meals. Every day. Ich immer zwischen meinen Mahlzeiten faste ich jeden even Tag. Every night now I do Esther fast, even no liquids. I'm really, you know. Nachts mache ich sogar extremes Fasten. Also faste ich sogar auf Flüssigkeiten. It's his grace, but like while I'm sleeping, no liquids or food. Weil während ich schlafe, keine Flüssigkeiten, oh, that's different, you know, but, kein Essen. Wenn ich in der Nacht aufwache, dann ist es was anderes. African guys laughing, like, that's not how we do in Africa. Also da lachen welche. Also, and Americans will invent things to fast. I'm fasting football after football season. I'm also, fasting talking against my pastor for 3 weeks. In Amerika findet man Dinge zum Fasten. Ja, ich faste auf Sport in der Zeit, wo kein Sport ist. We're inventors in America. We like to invent new ways of. Wir sind Erfinder in Amerika. Wir erfinden neue Wege. But the Bible says no, fasting food. Aber die Bibel sagt nein, faste auf Essen. Even for a day, it does something. Sogar nur einen Tag, es macht etwas. Es bewegt etwas in der Atmosphäre. How many want to press in today? Wer möchte damit reingehen? So we're going to an offering today. Also wir werden eine Sammlung einnehmen. And you're sowing und du säst into this revelation, in dieser Offenbarung, that you're going to walk in your destiny, dass du in deiner Offenbarung in gehen the glory, wirst, in deine Bestimmung gehen how wirst, many in der Herrlichkeit. Receive that? Wer möchte das? And you give as the Lord leads you. Und dann gib, wie der Herr dich some führt. Some of you are business people. For you, thousands is nothing. Und manche von euch sind vielleicht Geschäftsleute. Für euch ist oder du bist eine Oma, die gerade so im it's Glauben lebt, dann wird das etwas anderes God sein für dich. Heart, aber Gott schaut giving, auf das Herz, wenn du gibst. Das, wenn du gibst, das you're kommt von deinem Herzen. Du bezahlst nicht für etwas, sondern du betest an. Amen. Es God, ist ein God is so Akt der Anbetung. God is so good. Und Gott ist so gut. Even if you give nothing, selbst wenn du nichts he'll gibst, multiply that 0 times 30, 0 times 60, 0 times 100. Dann wird er das 0 mal 30, 0 mal 60, 0 mal 100 multiplizieren. Even 0 times 1,000, Deuteronomy 1:11, 1,000 times. Und sogar tausendfach wird das vermehren. Alright, so hold up your offering. Also heb deine Sammlung hoch. We're sowing the glory. God loves a cheerful giver. So you're laughing. That's good. Also Gott liebt einen fröhlichen Geber. What did you say? Oh, pick up your obligation card. Genau. Under also your es gibt da Verpflichtungserklärungen unter euch, die ihr ausfüllen könnt. You're not obliged to give, but it is an obligation card. So? You're not obliged to give, but it is an obligation card. Also du bist nicht verpflichtet zu geben, aber es ist eine Verpflichtungserklärung. You're not obligated, but pick up the obligation card, please. I'm getting so drunk in the spirit. All right, and you just write, you know, whatever the Lord gives you. Make sure your wife or husband is in agreement, you know. Also, dann schreib da drauf, was auch immer der Herr dir zeigt. Stell sicher, dass deine Frau oder dein Mann da auch mit übereinstimmt. The wife's like, we're giving 3,000 euro. Deine Frau sagt, ja, wir geben 3,000 euro. The husband's saying, okay, I'm moving out. No, no. Also sagt der Mann, na, okay, ich ziehe aus. Nein, nein, so nicht. So make sure you're in agreement. Also stellt sicher, dass ihr da übereinkommt. Amen. And then hold it up when you're ready. We're going to dedicate to the Lord. Und dann hebt es hoch, wenn ihr bereit seid, dann. We're not going to put it in here unless it's not real, right? Okay. Das ist nicht echt. You never know. All right, you ready? Oh man, this is fun. Oh, this is telling you everything. Genau, also wenn ihr so PayPal at glorylife.net or paypal.me/glorylife. Or Glory Life Zentrum EV DE40640400033042467300 Visa Mastercard Express accepted. Or Überweisung Bank Transfer Only Europe GloryLife.net/Geben. All right, you got it. Geben, yeah, whatever. Geben. You know what I mean. You know what I'm saying. Oh Lord, you guys are fun. I love you guys. Ich liebe dich. I think. Is that is it wrong? No, that's okay, right. Okay, good. Then why are they laughing? Okay. Warum oh, the accent. Sorry. The accent. Sorry. Yeah, I have that Swahili accent. Lord, ich habe Swahili Akzent. Lord, for blessing them in Jesus' name. I thank you, Lord, for we sow into your glory. Ich danke dir, dass du deine Herrlichkeit mit we want to give you a sacrifice. Wir möchten dir ein Opfer geben. We're not giving you a tip at a restaurant. Wir geben dir kein Trinkgeld. We want to give you our best. Sondern wir geben dir unser Bestes. You gave us your best. Weil du hast uns dein Bestes and gegeben. And we ask you for the glory. Und wir bitten dich um die Herrlichkeit. The impartation of revelation knowledge. Die Zuteilung von Offenbarungserkenntnis. That we can walk in the fullness of our destinies. Und dass wir in der Fülle unserer Bestimmung laufen können. In Jesu Amen. Namen. Amen. How do you give it? Okay, pass it. Yeah, pass also the bucket. Wir geben die Eimer durch. Be a bucket plunker today. Bless it, Lord. Well, it was a great honor. Now I'm going to start my actual message. Also jetzt fange ich mit der Botschaft an. That was the introduction. Das war jetzt die Einführung. We're going to read the entire book of Numbers. Wir werden das ganze Buch, vierte Buch Mose lesen. And try to figure out what the numbers mean. Und wir werden versuchen herauszufinden, was die Zahlen dort zu bedeuten. So I'm learning with you. Ready? Also ich werde mit euch zusammen. Turn to Numbers 1:1, please. No. Okay. Also vierte Mose 1:1. Okay. But I'll be back tomorrow. Nee, aber morgen bin ich wieder da. As Arnold says, I'll be back. Wie Arnold sagt, ich werde and Stephanie or George will be here with us tomorrow preaching. Und Georg powerful wird mit uns sein, predigen morgen. Und Stephanie, he's so powerful, he's the most invited speaker in this church. Er ist so stark, dass er der am meisten eingeladene almost Sprecher every time in dieser Gemeinde anything, he's one of the speakers. Er ist amazing. So oft hier Sprecher. He's the most invited actually. We invite him the most. Er wird am meisten eingeladen. He's the most powerful. And Stephanie's really powerful. Und Stephanie ist auch sehr stark. She's like a secret bomb. She's like a bomb looking so for eine Geheimbombe. Place to explode. It's going to be really explosive. Also es wird sehr explosiv. Amen. Morgen. Glory, prophetic, seer. Herrlichkeit, prophetisch. God is good. And Gott ist gut. And this guy did a good job. You did good. Und er hat einen guten Job gemacht. Let's give him a good hand. Thank you. So, I'm proud of you because you tolerated me. Weil ich ihn toleriert habe. Thank you. All right. We love you guys. Oh, lift your hands. Let's say one last prayer. Also hebt eure Hände für ein letztes Gebet. Lord, I release your glory to them. Herr, ich setze deine Herrlichkeit frei heute Nacht. Open up revelation knowledge tonight. Öffne Offenbarungserkenntnis heute Nacht. Show them even more clearly. Zeig ihnen noch klarer their destiny. Ihre Bestimmung. Remind them of things you told them. Und erinnere sie an Dinge, die du ihnen gesagt hast. Prophezeiungen, die ihnen gegeben wurden. Visionen. Träume. Und sogar das, was du ihnen gesagt hast, bevor sie im Leib ihrer Mutter waren. Holy Spirit, bring to remembrance all things. Heiliger Geist, bring ihnen in Erinnerung all diese Dinge. The faith to walk into it, Lord. Und gib ihnen den Glauben, darin zu wandeln. This year, dieses Jahr. Let them see 20 years of manifestation in one year. Lass ihn 20 Jahre von Manifestation in redeem nur einem the Jahr time sehen. Over them now. Erlöse die Zeit über ihn. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. How many want God to reverse time over your body? Wer möchte, dass Gott die Zeit über deinem Körper zurückdreht? How many want to reverse like 30 years younger? Wer möchte 30 Jahre jünger werden? That could be a problem if you're 25. Das könnte zum Problem werden, wenn du 25 bist. So be careful what you ask for. Okay. Also sei vorsichtig, right. Wonach du I'm David Herzog and I approve this message. Ich bin thank David you so Herzog much. It was a great honor. Das für gut. We love you guys so much. Wir lieben euch so we sehr. Love Germany. We love wir German lieben Deutschland. People. Wir lieben die Deutschen. Amen. Amen. Let's give Jesus a hand. Come on, Jesus. Gib Jesus einen Applaus. Let's give Jesus a bigger hand. Come on. Komm, da, ihr könnt noch Jesus. Mehr. Jesus. Jesus. Okay, thank you. Danke schön. Tschüss. Hasta la vista, baby. I don't need a mic. I have got the mic. Yeah, I have got a mic. Halleluja. Preist den Herrn. Wie von euch sind gesegnet? Amen. Halleluja. Wie von euch haben Hunger nach mehr? Amen. Dann sei morgen früh um 10.30 Uhr pünktlich wieder da, weil da geht's weiter. Heute Abend ist hier vorne noch das Heilungsteam bereit, auch wenn ihr heute Abend sagt, jawohl, ich glaube, wenn mir heute Abend die Hände aufgelegt werden, dann werde ich gesund werden, dann darfst du nach vorne kommen. Das Heilungsteam betet auch für dich. Hinten ist der Büchertisch für die Bücher von David Herzog. Unser Büchertisch natürlich hat auch geöffnet mit unseren Büchern. Und ansonsten, die Sammlung müssen wir noch segnen. Hier, die Ordner warten schon ganz sehnsüchtig hier. Halleluja. Komm, streckt noch schnell eure Hände aus. Wir nehmen wirklich diese Verheißung und wir sagen wirklich all das, Herr, was du in der Zukunft für uns vorgesehen hast, Herr. Herr, wir verbinden uns in der Herrlichkeit und wir holen es im Geist. Ja, wir holen es im Geist ins Jetzt, in Jesu Namen. Danke, Vater, für Beschleunigung in dieser Zeit, Herr. Zeit der Beschleunigung. Herr Amos 9, Vers 13, der Sämann wird den Pflüger überholen, beziehungsweise der Pflüger den Sämann. Preist den Herrn. Amen. Beschleunigung für dich. Halleluja. Amen. Preist den Herrn.